zu dieser fällt zu unserem dritten Teil von Einführung in den Marxismus mit marxistischer Ökonomie. Also vorhin haben wir für Christoph Frohloff von der internationalen marxistischen Tendenz hier und ich gebe gleich das Wort an ihn weiter. Ja, also hi, ich bin Chris, also wie ihr nennt mich Christoph, das darf niemand. Bin jetzt erstmal hier, ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt und wie ich auch schon gehört habe, ihr habt ja die letzten Workshops mit historischem Materialismus und mit Dialektik und jetzt geht es eben um Ökonomie, beziehungsweise in dem Sinne, also wie funktioniert der Kapitalismus überhaupt, was ist Kapitalismus, warum ist er zum Scheitern verurteilt und so weiter und so fort. Und ich sag's einfach mal gleich vorweg, damit halt hinterher keine Enttäuschung entsteht. Also wir haben jetzt wahrscheinlich zwei, drei Stunden, sagen wir mal. Und in zwei, drei Stunden ist es natürlich jetzt nicht möglich, jetzt irgendwie so ein Buch irgendwie komplett durchzudeklinieren. Aber wir werden auf jeden Fall danach fähig sein, zu verstehen, wie der Kapitalismus funktioniert und warum er eben zusammenbrechen muss. So. Erstmal zur Entstehungsgeschichte des Kapitalismus. Der Kapitalismus, so wie wir ihn heute kennen, also mit all seinen Funktionen und so weiter, wurzelt eigentlich in der industriellen Revolution, die ja in der Mitte des 19. Jahrhunderts in England stattfand. Also das war halt die Zeit, wo die Dampfmaschine entwickelt wurde und damit sozusagen diese Industrialisierung eingesetzt hat. Und das war auch halt dann auch die Zeit, wo das Proletariat entstanden ist, weil durch die Dampfmaschine eben große Fabriken entstanden sind mit großen Maschinenparks und so weiter und einem unendlichen Heer von Arbeitern, die im Grunde genommen alle die gleiche Lohnarbeit gemacht haben. So. Also das sieht man halt heute immer noch, also große deutsche Konzerne wie zum Beispiel Volkswagen, also wer von euch vielleicht schon mal mit der Schulklasse da eine Tour durchs VW-Werk gemacht hat, das bieten die ja an. Und dann seht ihr also sozusagen einen riesigen Maschinenpark und ganz viele Arbeiter, die im Grunde genommen alle dieselbe Arbeit machen. Und das ist halt nur eine Fortsetzung von denen. So. In der ursprünglichen Warenproduktion, also sagen wir mal vor 1000 Jahren, wo es den Kapitalismus in dem Sinne noch nicht gab, ist ja aber trotzdem ein warenproduzierendes System. Also wo Dinge geschaffen wurden für den alltäglichen Gebrauch. Ja, also zum Beispiel, das hier ist eine Ware. Ist ein Portemonnaie. Es hat einen Tauschwert und es hat einen Gebrauchswert für mich, weil da kann ich Geld reinmachen, es hat einen Gebrauchswert. Oder dieses Handy hat auch einen Gebrauchswert, weil ich damit Leute anrufen kann. Ja, also eine Ware muss immer einen Gebrauchswert haben für die Gesellschaft. Also nicht nur für mich als Einzelperson, sondern für uns alle. Ja? Deswegen haben wir ja auch alle Handys. So. Aber damals, vor 1000 Jahren, war das Wirtschaftssystem anders aufgebaut als heute, weil Marx beschreibt das, was man vor dem Kapitalismus hatte, als einfache Warenproduktion. So. In dieser einfachen Warenproduktion ging es also nicht darum, jetzt irgendwie Kapital anzuhäufen, also immer mehr Geld zu machen, sondern den Bedarf zu befriedigen. Dann hast du also ein System, das folgendermaßen abläuft. W steht für Ware und G steht für Geld. So, das ist der normale Kreislauf. Das heißt, du hast zwei Personen, mit jeweils einer Ware und das Geld ist nichts weiter als ein Mittel, um diese beiden Waren gegeneinander auszutauschen. Ne? Also Christian hat ein Handy, ne, hat hier ein Handy, ich habe auch ein Handy, aber Christian sagt jetzt irgendwie, ja, nee, deins gefällt mir besser, weil das hat eine andere Farbe oder wie auch immer. Er will mein Handy haben, ich will sein Handy haben. So. Und dann tauschen wir das einfach. Und das Geld ist nur dazu da, einfach sozusagen ein Zirkulationsmittel zu sein. Ne? So. Und je nachdem, zum Schluss wird immer der Bedarf befriedigt, also immer das Bedürfnis nach der Ware. So. Ne? Ich krieg sein Handy, er kriegt mein Handy. So. Im Kapitalismus ist es jetzt genau andersrum. Da haben wir nicht mehr das Prinzip Ware, Geld, Ware, sondern Geld, Ware, Geld. So. Wie funktioniert das genau? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Betrieb gründen will, vielleicht tun das ja später einige von euch, weiß man ja nicht, eine Dönerbude oder was auch immer, ist völlig egal. Dann brauche ich ja erstmal Geld, um Waren zu produzieren. Dann gehe ich also zur Bank und hole mir einen Kredit. Es sei denn, ich habe irgendwie reiche Eltern und kann mir von denen das Geld nehmen. Aber Fakt ist, am Anfang steht erstmal das Geld. Das muss ich haben. So, das Geld investiere ich, um damit eine Ware zu produzieren. Ein Handy. Ja? So. Und dieses Handy will ich im Kapitalismus ja wieder auf dem Markt verkaufen. Für Geld. Ja? Weil jeder kennt das, wenn du ein Unternehmen hast, dann müssen die ja verkaufen, um am Markt überleben zu können. So. Jetzt ist es aber so, dass das natürlich nur Sinn macht, wenn du zum Beispiel, ich schreibe das jetzt mal hier runter, damit es klarer ist, Handy, und ich habe dafür jetzt, sagen wir mal, Produktionskosten von 100 Euro. Das unterstellen wir jetzt einfach mal. Würde das Sinn machen, dass wenn ich das Handy für 100 Euro produziere, dass ich es dann auch wieder für 100 Euro verkaufe? Natürlich nicht. Also kein Geldkapitalist würde ja sein Geld auf dem Markt zirkulieren lassen, wenn er hinterher genauso viel bei raus hätte wie am Anfang. Ne? Ich gebe dir eine Mark, du gibst mir eine Mark, ja, wofür war das gut? Ne? So. Also geht es nicht nur darum, einfach nur hinterher Geld rauszuhaben, sondern mehr Geld rauszuhaben. So. Also da haben wir dann zum Beispiel, sagen wir mal, 150 Euro. 50 Euro Gewinn gemacht. Kapitalist ist happy. So. Die Frage ist jetzt aber, diese 50 Euro, die ja jetzt hier irgendwo entstehen, wie schafft der Kapitalist das? Also besser gesagt, wo nimmt dieser Kapitalist diese 50 Euro her? Von der anderen Person, die das Handy. Genauer? Von welcher Person? Von einer anderen Person, die das Handy kaufen will. Also was? Also am Anfang haben wir die Metalle, die seltenen Erden und was auch immer. Und damit die überhaupt irgendwie benutzbar sind, muss da ja Arbeitskraft reinfließen. Und im Prinzip sind diese Differenz einfach nur nicht ausgezahlter Lohn quasi. Weil am Anfang steht ja das Material da, die Arbeit kommt dazu, das Resultat ist halt das, was er verkauft, 150. Und ja, der Lohn gehört halt zu diesen 100, aber die 50 Überschuss, naja, die sind halt unterschlagen. Okay, ich sehe schon, du hast ein bisschen Erfahrung in dem Thema. Gut. Also, diese 50 Euro Differenz kommen jetzt nicht einfach durch den Markt zustande, ne, durch die Nachfrage, weil dann könnte ich auch sagen, ja, mach doch 200 draus oder 300 oder wie auch immer. Dann ist das ja jetzt, ne? Also nur um schon mal diesen liberalistischen Bullshit irgendwie zu widerlegen. So. Diese 50 Euro presst er daraus ab, dass der Arbeiter, der dieses Handy ja in der Fabrik produziert hat, dass der sozusagen mehr arbeitet, als eigentlich für die Produktion dieses Handys nötig wäre. So. Im Grunde genommen kann man halt sagen, also wir sind jetzt beim Produktionsprozess, ne, wir sind in der Fabrik, das Handy wird gebaut und in der Fabrik unterscheiden wir beim Kapital im Grunde zwischen zwei Teilen. Das ist einmal konstantes Kapital und variables Kapital. So, konstantes Kapital nennen wir C. Von Englisch Constant Capital. So, dann haben wir noch variables Kapital, V. Was denkt ihr, was ist konstantes Kapital? Gebäude. Ja, was noch? Maschinen. Jo. Menschen? Nee, nee, Mensch nicht. Nee? Mensch ist variables Kapital. Also man kann es jetzt ganz grob so sagen, dass konstantes Kapital sozusagen tote Gegenstände sind, die im Produktionsprozess irgendeinen Nutzen vollziehen. Also Maschinen, die mir helfen, Rohstoffe, also was weiß ich, Schmiermittel, wie auch immer, also alles, was irgendwie tot ist, was einen Wert hat und was in der Produktion zum Einsatz kommt. Das ist konstantes Kapital. Und variables Kapital ist primär menschliche Arbeitskraft. So. Und der Grund, warum man, also man könnte ja jetzt auch einfach sagen, ja, das ist halt Kapital, so alles in einem Topf. Es macht aber Sinn, das zu unterscheiden, also zwischen Maschinen, Anlagen und so weiter und menschlicher Arbeitskraft, weil die menschliche Arbeitskraft das Einzige ist, was neuen Wert erschaffen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mein Handy produziere und das läuft durch irgendeinen großen Apparat irgendwie, durch eine Maschine, die jetzt irgendwie, was weiß ich, damit mal draufhaut, so, um das halt irgendwie zusammenzupressen oder was auch immer, würde dadurch jetzt neuer Wert erschaffen werden? Nein, würde nicht. Da wird Wert übertragen auf das Handy, weil ich mache etwas mit dem Ding, es gewinnt an Wert, aber die Maschine selber kann keinen neuen Wert erschaffen. Sondern nur menschliche Arbeitskraft kann neuen Wert erschaffen. Jetzt könnte ich wieder die Frage stellen, warum nur menschliche Arbeitskraft? Was denkt ihr? Wer hat denn die Maschine gebaut? Der Mensch. Ja. Also, so weit sind wir in der Entwicklung jetzt noch nicht, dass Maschinen ein eigenes Bewusstsein haben, dass die jetzt selber denken können und jetzt selber Dinge entwerfen können, weil in der Regel muss jede Maschine irgendwie programmiert werden und von irgendeinem ITler oder wie auch immer bedient werden, was auch immer. So. Ja, also, variables Kapital, menschliche Arbeitskraft, ist das Einzige, was neuen Wert erschaffen kann. Konstantes Kapital, Maschinen und so weiter, können Wert übertragen. Diesen Wert haben sie wieder von dem, der sie geschaffen hat, aber sie können selber keinen neuen Wert erschaffen. Ja? So. Und dieses Zusammenspiel, also dieses Verhältnis konstantes Kapital und variables Kapital, ja, also dieses Verhältnis, also schreiben wir auch nochmal an. Oder nee, das ist schon zu weit. Also daraus ergibt sich im Grunde genommen der Mehrwert. So. So. Ich weiß jetzt nicht, wer es nochmal gesagt hat, aber wir haben ja gerade eben schon festgestellt, dass wenn ich einen Arbeitstag habe, in dem ich Handys produziere, was weiß ich, 50 Handys oder 100, ist egal. So, meinetwegen auch nur ein Handy. Wir haben ja schon festgestellt, dass ja die Zeit, die ich in der Fabrik arbeite, um dieses Handy zu produzieren, arbeite ich ja nicht nur für mich selber, sondern ja auch, um darüber aus Mehrwert zu schaffen. Ne, diese 50 Euro, von denen wir gesprochen haben. So. Und diese 50 Euro, die jetzt hinterher mehr bei rausgekommen sind, ist nichts anderes als der Mehrwert. Ne? Mehrwert. Es ist 50 Euro Mehrwert, sagt schon das Wort. So. Und wenn man jetzt halt diesen Arbeitstag hat, ich stelle den jetzt mal so als Linie dar. Also das ist jetzt der Arbeitstag. Jetzt sagen wir mal insgesamt irgendwie 8 Stunden. Dann ist es jetzt zum Beispiel so, ich fange hier an, morgens um 8. Höre dann irgendwann um 17 Uhr auf, irgendwann habe ich nochmal eine Stunde Pause. 8 Stunden Arbeitstag. Dann sagen wir ungefähr, dass so vielleicht so bei 50%, das kommt ja immer ganz drauf an, ist jetzt nur ein Beispiel, dass ich die ersten 4 Stunden für meinen eigenen Lohn arbeite. Also die ersten 4 Stunden, die ich gearbeitet habe, das ist das, was ich dann hinterher auch ausgezahlt bekomme an Lohn. Ja? Und die anderen 4 Stunden, in denen schaffe ich Mehrwert. In denen schaffe ich die 50 Euro Mehrwert. Und der Profit der Kapitalistenklasse, also der Profit meines Chefs, weil der muss ja auch von irgendwas leben, der will ja Geld verdienen. Ja? Dieser Profit stammt einzig und allein aus diesem Teil, also aus der unbezahlten Mehrarbeit. Weil das bekomme ich ja nicht bezahlt. Und wenn man das verstanden hat, dann versteht man ja auch, dass Lohnarbeit immer Diebstahl ist. So, weil immer, wenn ihr arbeiten geht, dann bekommt ihr nie das ausgezahlt, was ihr wirklich geleistet habt. Sondern eigentlich immer zu wenig. Ne, weil ihr immer für den Kapitalisten gearbeitet habt und auch um sozusagen, weil ihr Kapital erwirtschaften muss, das wieder reinvestiert wird in neue Maschinen und so weiter. Ne, weil das Unternehmen will ja nicht plus minus null Gewinn machen, sondern die wollen ja Gewinn machen, damit sie auch neue Maschinen kaufen können, damit sie größer werden können, damit sie neue Leute einstellen können und so weiter. Alles das wird in diesem Bereich produziert. Und das bekommt ihr nicht bezahlt. Darf man was fragen? Wahrscheinlich schon, sonst hättest du mich nicht reingenommen. Diese unbezahlte Arbeit, es gibt ja dieses Argument vom Unternehmer, der sagt, okay, dafür habe ich das Risiko. Wenn jetzt das Unternehmen den Bach runtergeht oder, ja, keine Ahnung, ich nehme ja das Risiko auf mich, dieses Risiko hat der Lohnarbeiter, ich investiere da mein ganzes Kapital, was ich hart erarbeitet habe, hart ererbt habe, was weiß ich, bekommen habe durch meine überzeugende Idee von der Bank. Das riskiere ich ja quasi. Und deswegen, und weil der Lohnarbeiter diese ganzen Risiken nicht hat, die Krankenversicherung von mir bekommt, etc., etc., pipapo, diese ganzen anderen Vorteile hat, dafür arbeitet er halt diese paar Stunden umsonst, quasi dafür, dass ich das Risiko aufnehme. Ist ja die Argumentationslinie, aber ist halt falsch. Okay, und warum? Ja, weil es ja, also... Also ich bin deiner Meinung, aber ich hätte gerne ein richtig gutes Argument. Also gehst du arbeiten? Nee. Okay, also dieses Argument... Ich kann aber so tun für das... Ja, okay, wir tun jetzt mal so, dass du arbeitest... Stell dir vor, ich arbeite zum Beispiel in einem Café. Ja, genau. Du arbeitest jetzt in einem Café für 8 Stunden täglich. Genau. Und du verdienst im Monat, sagen wir mal, 2000 Euro brutto. Mhm. Schön wär's. So. Ja. Okay, ja, 2000 ist jetzt Euro brutto. Okay. Ein Beispiel, damit wir gute Laune haben. So. Okay. Dann sagt ja, also das ist ja eine sozialversicherungspflichtige Arbeit, weil in Deutschland, wenn du über 450 Euro verdienst, dann musst du, glaube ich, Sozialabgaben zahlen. So. Und zum Beispiel bei der Krankenversicherung ist es ja so, dass die halt anteilsmäßig aufgeteilt wird, also einen Teil bezahlst du und einen anderen Teil bezahlt der Arbeitgeber, also der Kapitalist. So. Aber dieser Teil, der entspricht ja deinem Lohn. Ne, den du ja ausgezahlt bekommst. Der steckt also nicht hier drin, sondern im ersten Teil. So. Das macht Sinn. Genau. Okay. Und aber diese zweite Hälfte? Da geht es darum, Mehrwert zu produzieren. Genau. Und diesen Mehrwert, den steckt sich mein Chef in die Tasche. Genau. Und damit macht er, was er will. Entweder er gibt es aus für privaten Konsum, weil er Bock hat, eine Cola zu trinken oder einen Kuchen zu essen oder was auch immer. Oder er sagt, nee, ich will irgendwie ein Wirtschaftsimperium aufbauen und kaufe mir irgendwie eine neue Produktionsmaschine, wie auch immer. Okay. Aber der entscheidende Punkt ist halt, dass dieser Mehrwert, der landet definitiv never ever bei dir. Niemals. Es sei denn, du bist irgendwann an einem Punkt angelangt, wo vielleicht die Belegschaft, also die Arbeiter, dann mal sagen, ey, ich will nicht mehr 2000 brutto verdienen, sondern 2100, dann ist er sozusagen natürlich gezwungen, diesen Teil zu erhöhen. Also, dass du sozusagen für deine Arbeit, die du geleistet hast, mehr Geld zu bekommen. Und wenn du mehr Geld bekommst, bekommt der Kapitalist logischerweise weniger. Ja, okay, das ist cool, aber es gibt jetzt kein kein, ich meine, man geht natürlich nicht aus, dass das Risiko eintritt und das Unternehmen den Bach runtergeht. Aber im Endeffekt gibt es jetzt kein theoretisches Argument dagegen, dass er sagt, ah ja, dafür habe ich das ganze Risiko. Wieso? Die Sache ist aber halt auch, wenn das Unternehmen halt eben pleite geht, dann hat der Arbeiter ja auch nichts davon. Das heißt, wenn die Investition sich nicht gelohnt hat und da jetzt Kurzarbeit an der Reihe ist und so weiter und folgende Entlassungen, Lohnabbau, hast du nicht gesehen. Also das heißt, das Risiko halt, was der Kapitalist angeblich trägt eigentlich auch die Arbeiterschaft. Stimmt. Genau. Dann wird ja eine Firma geht pleite und dann genau, war's das. Genau, wenn der Kapitalist pleite geht, bist du deinen Job los. Okay. Also, das heißt, das Risiko wird geteilt, der Mehrwert aber nicht. Der Mehrwert, den kriegt man. Genau. Also, der Kapitalist ist ja auf dich angewiesen. Ne? Der Kaffeebesitzer, der dich anstellt, der braucht dich ja, weil du ja diejenige bist, die Kundschaft bedient. Und je nachdem, wie groß das Café ist, musst du halt entsprechend mehr Leute einstellen. Und je mehr Leute der einstellt, desto abhängiger ist er auch davon. Weil wenn er sagen würde, ja, ich brauche jetzt nur eine einzige Angestellte, die die Leute bedient, dann könnte er sagen, okay, im Notfall könnte auch ich diese Arbeit machen. Weil der Chef ist ja auch ein Mensch, der ja auch theoretisch was machen könnte. Das heißt, wenn du krank wirst als einzige Angestellte, dann könnte der Kapitalist sagen, okay, das ist scheiße, aber ich kann auch versuchen, jetzt mal für 2-3 Tage alleine klarzukommen. Aber wenn der Kapitalist jetzt 10 Angestellte hat und alle 10 würden jetzt krank werden, weil sie Durchfall haben oder wie auch immer, dann kann er die Arbeit nicht mehr leisten, weil du kannst als Einzelperson nicht die Arbeit von 10 Personen leisten, logischerweise. Ne? Also und versuchst du damit gerade die Macht der Arbeiterschaft? Genau. Okay. Genau. Weil der Kapitalist ist ja nicht derjenige, der das Handy produziert. Also ich würde stark behaupten, dass der Vorstandsvorsitzende von VW keine Ahnung davon hat, wie man ein Auto baut. Ne? Sondern die Arbeiter, die Fachkräfte, ne, die eine Ausbildung gemacht haben und so weiter und so fort, die wissen, wie das hier zusammengesetzt wird. Vielleicht nicht jeder für sich, aber als Kollektiv zusammen wissen sie es, weil die ja alle verschiedene Arbeitsschritte machen. Und der Kapitalist braucht die Arbeiterklasse. Weil wenn der Kapitalismus die Arbeiterklasse nicht brauchen würde, dann wären wir alle arbeitslos. Und dann würden sozusagen nur Maschinen die Arbeit für uns machen, aber also wenn wir diesen Gesellschaftszustand hätten, dass menschliche Arbeitskraft nicht mehr notwendig wäre, um etwas zu produzieren und sozusagen alles von Maschinen geschaffen wird. Ja, also die Maschine, die sozusagen denken kann, die andere Maschinen produzieren und so weiter, dann wären wir im Kommunismus. Weil dann muss ich nicht mehr arbeiten. Dann haben wir die klassenlose Gesellschaft. So. Genau. Ich habe zu dem Risiko-Argument auch noch Sachen, und zwar der Kapitalist als Besitzer trägt vielleicht das Risiko für, also wenn die Firma nicht mehr profitabel ist oder was auch immer. Und natürlich, wie wir auch eben schon gesagt haben, die Arbeiterschaft trägt auch ein Risiko, nämlich jederzeit kann jeder seinen Job verlieren. Und wenn man zum Beispiel im Café arbeitet, stehen Tausende bereit, die den Platz einnehmen können. Das heißt, man nimmt auch irgendwie einen Scheißlohn an und Scheißbedingungen. Aber das Ding ist, der Kapitalist trägt vielleicht ein Risiko, aber er fällt viel weicher als die Arbeiter. Also wenn du zum Beispiel deinen Job verlierst im Kapitalismus, stehst du unter Umständen auf der Straße. Aber der Kapitalist hat ja noch seinen Besitz und also das, nicht. Wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, würde ja voraussetzen, du redest jetzt von einem Kapitalist, der nicht verschuldet ist. Der nicht verschuldet ist und der auch vor allem nicht in einer Personengesellschaft, sondern in einer GbR zum Beispiel ist, wo es halt eben einen gewissen Puffer gibt. Aber in der Personengesellschaft, wo du voll persönlich haftest, bist du halt, also da bist du tatsächlich sogar noch schneller auf der Straße, weil du hast keine Arbeitslosenversicherung. Also du bist nicht verpflichtet, eine Arbeitslosenversicherung zu haben, was du als Angestellter in jedem Fall hast. Ja, aber also wenn mir jetzt zum Beispiel ein Café gehört, die ganze Bude mit allem, was drinsteht und so weiter. Das gehört dir ja nicht. Du mietest ja, also du kaufst ja keinen. Ach so, ja, ich bin davon ausgegangen, das gehört. Dann hast du aber schon richtig viel Schotter am Anfang gehabt. Also das, also, ja, also wenn ich meine, es kommt darauf an, wovon du ausgehst. Das ist halt, also Ich glaube, es geht jetzt auch ein bisschen weit weg von dem, worum es eigentlich geht. Aber also der Punkt ist halt... nicht jeder Kapitalist hat irgendwie die Millionen auf dem Konto liegen. Genau. Also wir versuchen ja jetzt sozusagen in diesem Workshop herauszufinden, was hat jetzt der millionenschwere Kapitalist von Volkswagen oder ThyssenKrupp oder was auch immer, was hat der gemeinsam mit dem Kaffeebesitzer? Ne? Weil das sind ja beides Kapitalisten. Der eine unterscheidet sich halt ein bisschen in der Art und Weise, wie er seinen Betrieb organisiert, welchen rechtlichen Status der hat und so weiter und so fort. Aber wenn es um den Kapitalismus geht, müssen die ja trotzdem was gemeinsam haben. Das so. Ist eine Sache mit dem Mehrwert. Genau. Also der Kapitalist ist sozusagen derjenige, der andere Leute ausbeutet. So. Ne? Weil wenn ich für jemanden arbeite und nicht das ausgezahlt, also weniger ausgezahlt bekomme, als ich unterm Strich gearbeitet habe, dann hat sich der Kapitalist meine Arbeitskraft angeeignet und zu meinem Nachteil ausgebeutet. Ne? Ist klar. Das ist die Definition von Ausbeutung. Also keine Ausbeutung wäre es, wenn er mir alles jetzt hier bezahlen würde und er sagen würde, ah ja, ich als Kapitalist lebe jetzt von Luft und Liebe und brauche nichts zum Essen und ich bin sogar so gutmüßig, dass ich dir vielleicht sogar noch hier so eine Verkaufsprovision irgendwie hinten dran klatsche. Dann wäre es keine Ausbeutung in dem Sinn. Aber das ist ja nicht der Fall. Ja, weil der Kapitalist muss ja von was leben, er muss ja einen Mehrwert schaffen, mit dem er neue Maschinen kaufen kann und so weiter und so fort. Weil das ist ja auch, wenn du halt in einer Marktwirtschaft lebst, wo du ja Konkurrenz hast auf dem Markt, dann muss ja jeder Betrieb ja gucken, wie kann er seine Produktion so effektiv gestalten mit neuen Technologien, mit neuen Maschinen, mit besseren Arbeitskräften, die besser ausgebildet sind. Also es geht immer darum, immer effizienter zu werden. So. Ne? Und deswegen wirst du halt im Kapitalismus niemals dahin kommen, dass du immer den ganzen Arbeitstag bezahlt bekommst, weil du musst einen Teil abschöpfen, damit du neue Maschinen kaufen kannst. So. Also das halt erstmal so zur generellen Funktionsweise, wie das jetzt ist, wenn ihr arbeiten gehen würdet. So. Also Lohnarbeit ist Stahl in dem Sinne. So. Nach Karl Marx ist der Kapitalismus sehr krisenbehaftet. Und wenn man sich jetzt mal die Geschichte des Kapitalismus, also in den letzten 150 bis 200 Jahren anschaut, dann erkennt man da auch einen gewissen Zyklus. Also die erste kapitalistische Wirtschaftskrise gab es, glaube ich, 1857 oder 56, weiß ich jetzt nicht genau. Irgendwann 50er Jahre, 19. Jahrhundert, als sozusagen die Börse in London den Bach unterging. So. Die zweite Weltwirtschaftskrise war kurz bevor die Nazis die Macht ergriffen haben, also Ende der 20er Jahre. Kennt ihr vielleicht aus dem Schulunterricht. Ja, da gab es dann irgendwie so geile Fotos, wo die dann irgendwie mit so Sackkarren gekommen sind mit irgendwie 100 Millionen Mark und für 100 Millionen Mark haben sie dann irgendwie ein Brötchen gekauft. Also das ne, kennt ihr vielleicht aus dem Unterricht. So, das ist die zweite Weltwirtschaftskrise. So. Und die dritte Weltwirtschaftskrise, also wie gesagt, also nicht Krise in einem Land, sondern wirklich eine globale Weltwirtschaftskrise, haben wir ja, wie gesagt, seit 2007, 2008. Ne? Hört man ja immer im Fernsehen, wo es irgendwie darum geht, irgendwie Banken zu retten oder wie auch immer. Ja. Griechenland, ganz gutes Beispiel, weil Griechenland sozusagen der schwarze Peter ist, dem man jetzt sozusagen die Schuld zuschiebt. Ist aber ein anderes Thema. Also grundsätzlich kann man halt sagen, dass in so einem Rhythmus von so ungefähr 60, 70 Jahren kommt es immer zu einer Krise. So. Und was glaubt ihr? Diese Krisen, völlig unabhängig davon, wie diese einzelnen Krisen jetzt entstanden sind, glaubt ihr, dass das daran liegt, dass unser Kapitalist, vielleicht eine Gruppe von Kapitalisten, dass sie halt einfach zu doof zum Scheißen waren und nicht gut geplant haben? Oder liegt es eher daran, an der Art und Weise, wie sie handeln müssen? Weil jeder Kapitalist muss nochmal, wie gesagt, diesen Mehrwert, also der Arbeiter muss den Mehrwert erzeugen für den Kapitalisten. Also was glaubt ihr? sind US-amerikanische Bankiers, Großbankiers für die Finanzkrise verantwortlich. Was würdet ihr sagen? Nein, wenn ich schon so frage. Ja. Okay, also ich kurz gesagt, nein, sind sie in letzter Instanz nicht. In letzter Instanz sind sie es nicht. Du kannst zwar als Kapitalist, wenn du scheiße wirtschaftest, ne, dann kannst du natürlich dem Ganzen so einen kleinen Kick geben, dass das Ganze vielleicht noch ein bisschen tiefer und schlimmer und schneller gestaltet, die Krise. Aber dass die Krise kommt und dass sie kommen muss, hat nichts damit zu tun, dass irgendwelche Kapitalisten zu blöd wären oder dass Arbeiter zu blöd wären, sondern das liegt halt nicht an Einzelpersonen, sondern es liegt daran, wie der Kapitalismus funktioniert. So. Also, wer von euch schon mal das Kapital von Karl Marx gelesen hat, da gibt es im Vorwort auch, ich frage jetzt mal, hat das jemand schon mal gelesen? Ja, zwei. Boah. Das war so euer Eindruck, als ihr das gelesen habt? Inspirierend. Also ein großes Fragezeichen im Kopf. Nein. Okay. Also im Vorwort vom ersten Band des Kapitals sagt Karl Marx auch, dass er die Gestalten von Kapitalisten, also den Kapitalisten, von dem er spricht, dass er den zwar in keinster Weise in rosigem Licht zeichnet, aber dass es halt nicht darum gehen kann, den einzelnen Kapitalisten jetzt für die Misere verantwortlich zu machen. Und deswegen ist halt auch sozusagen personenbezogene Kapitalismuskritik eigentlich immer Unsinn. So. Weil, wenn jetzt irgendwie in der Chefetage, nehmen wir mal VW, habt ihr mitbekommen, gab es so einen Abgasskandal. So. Ne? VW in der Krise, wir sind zwar relativ gut da drin, wieder rauszukommen, aber VW ist in der Krise. So. Und dann sagen die irgendwie, ja, der Vorstandsvorsitzende und der Betriebsratsvorsitzende, wie auch immer, die sind ja dann auch personell so ein bisschen miteinander verflochten, das sind jetzt die Bösen. So. Was macht man? Die schmeißt man dann raus und dann besetzt man die mit neuen Leuten. Ändert das irgendwas an diesem Prinzip? Nein. Dann wirst du halt nicht mehr von Hans Werner ausgebeutet, sondern von Klaus Schlag mich tot. So. Ja? Also die Leute, die sozusagen ihre Kapitalismuskritik an den bösen Kapitalisten festmachen, sind im Grunde genommen keine Marxisten, sondern Sozialdemokraten. Es ist halt keine revolutionäre Position, zu sagen, du bist jetzt daran schuld. Weil nicht die Person ist daran schuld, sondern die Funktionsweise des Kapitalismus. Und das werden wir uns jetzt mal durchrechnen, warum das so ist. Also, wenn es halt zu diesen Krisen kommt, die wie gesagt zyklisch sind, die immer wiederkommen, in einem bestimmten Rhythmus. Dafür gibt es im Grunde um zwei Gründe. Das ist einmal Überproduktion. So, Überproduktion und der sogenannte tendenzielle Fall der Profitrate. Bei der Profitrate. So. Also Überproduktion ist eigentlich relativ simpel. Was ist Überproduktion? Mehr bauen als verkaufen. Korrekt. Wie viele Leute sind wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. 13 Leute, macht es Sinn, 14 Handys zu produzieren? Nee. So. Wenn ich jetzt vor der Haustür meinen Handyproduzenten habe, oder was sagen wir mal nicht vor der Haustür, sagen wir mal in einer anderen Stadt. In der anderen Stadt sitzt jetzt der Handyproduzent. Und er sagt sich, ja Mensch, das DGB-Haus in Gießen, die haben bestimmt eine Nachfrage nach Handys. Ich weiß, wie viele Personen da so ungefähr vielleicht drin sind. Also produziere ich jetzt mal 15 Handys. Wir haben gerade eben festgestellt, dass 15 Handys zu viel sind. Woher soll der Kapitalist in Marburg meinetwegen das wissen? Deswegen habe ich jetzt halt Marburg gesagt, weil wenn er jetzt hier direkt nebenan wäre, dann würde er jetzt hier reinkommen und einmal durchzählen. So. Aber wenn man das jetzt halt hochrechnet auf eine Volkswirtschaft, ist halt klar, dass du als Unternehmen ja niemals wirklich erfassen kannst am Markt, wie viele Leute in Deutschland werden jetzt dein Produkt kaufen. Das ist unmöglich. Ne? Das ist übrigens auch der Grund, warum Marxisten für Planwirtschaften sind und nicht für Kapitalismus. Ne, weil man dann sozusagen wieder nach Bedarf geht. Ne, also 13 Leute melden an, ich möchte dieses oder jenes Handy haben und es wird dann produziert. So. Also Überproduktion ist einfach ein Faktum im Kapitalismus, weil du befindest dich ja im Wettbewerb mit einem anderen Handyproduzenten. Und der Handyproduzent von dem Handy, das Christian hat, was hast du für ein Handy? Samsung. Ja, scheiße, ich habe auch ein Samsung. Wer hat hier kein Samsung? Okay, du mit der Brille, dein Name? Philipp. Philipp. Philipp, was hast du für ein Handy? OnePlus 2. Er hat ein iPhone. iPhone, das wollte ich hören. OnePlus 2, ich wollte schon sagen, bin ich jetzt zu alt für so einen Scheiß. Nee, er hat wirklich ein OnePlus 2. Ich habe das so. Ich kann nichts dafür, die Firma heißt OnePlus und das Telefon heißt 2. Es ist einfach. Okay, okay. OnePlus 2, Mann. So. Du hast zwei konkurrierende Anbieter von Handys. Samsung und OnePlus 2. So. Und diese beiden Anbieter streiten sich jetzt um die 13 Leute, die alle ein Handy haben wollen. So. Und das heißt, dass beide Kapitalisten logischerweise jeweils 13 Handys produzieren. Man aber weiß, wenn es nur 13 Personen gibt, dann werden auch nur 13 Handys gekauft. Es sei denn, du bist halt irgendein durchgeknallter Hipster, der meint, 4 Handys haben zu müssen. So, aber das ist ja, das gibt's auch, aber das ist ja jetzt für den Durchschnittskonsumenten ist das ja nicht der Fall. Ne? So. Also beide produzieren quasi das, was sie denken, was sie absetzen werden. Und das tun die nicht nur für eine Woche, das tun die auch nicht nur für einen Monat, sondern das machen die über Jahre. Und irgendwann ist quasi der Markt übersättigt. Und zwar nicht nur mit Handys, sondern auch mit allen anderen Sachen. Ich habe eine kurze Sache. Wobei es gibt ja auch eigentlich, wenn es jetzt irgendwie, wenn man jetzt was produziert mit einem gewissen Limit, wo man dann sagt, okay, ab jetzt gibt es erstmal nichts. Limitierte Sachen. Mhm. Dann kommen aber auch wirklich genug Beschwerden rein, dass man dann wieder überproduziert. Also das ist auch, wie soll ich das denn sagen? Also ich kenne sowas. Genau, also wenn man zum Beispiel... Was ist zum Beispiel im Moment gerade limitiert? Oder sag ich mal, irgendwelche Schuhe von... Ja, aber das ist aber, sorry, um das kurz zu beantworten, das ist aber sowas wie eine künstlich erzeugte Nachfrage. Dadurch, dass man, also man gibt dem Produkt, was man verkaufen will, einen höheren Wert, dadurch, dass man seltener macht. Mhm. Und dadurch gibt man dem Ganzen einen Prestigewert und dadurch, also okay. Es ist eine Verkaufsstrategie. Ja, genau. Okay, ja. Genau. Also wenn sozusagen, um da kurz drauf einzugehen, wenn sozusagen eine neue Ware am Markt entsteht. Also ich jetzt irgendwie nicht mehr Bock habe, Super Nintendo zu zocken, sondern GameCube oder Xbox oder was auch immer. So, ne? Dann kann man eigentlich zwischen zwei verschiedenen Fällen unterscheiden. Das eine ist die Nachfrage, die vom Konsumenten ausgeht. Ne? Also wenn zum Beispiel... Ach, was nehmen wir mal? Ja, irgendwie, du willst halt eine Spielekonsole haben, die besser funktioniert. Die bessere Grafik hat, die, was auch immer, die einfach besser ist. So. Das andere ist aber auch, dass sozusagen jetzt ein Typ bei Microsoft sitzt, ne, hinterm Computer, und der denkt sich, ey, also, wenn wir eigentlich jetzt das und das mal produzieren würden, das käme bestimmt gut. So, also quasi eine Sache auf den Markt bringen, die eigentlich gar keiner haben will, aber weil jemand in der Firma denkt, dass das vielleicht ein Dauerburner werden könnte, wird es produziert in der Hoffnung, dass die Leute das so geil finden und es dann kaufen. So, ne? Aber auch da ändert es ja nichts an der Tatsache, dass kein Kapitalist genau planen kann, wie viel wird er jetzt von dieser Ware absetzen. Weil dieses Beispiel, was du meintest mit sozusagen limitierten Dingen, ja. Es ist ja jetzt auch keine Garantie dafür, dass du es verkaufst. Weil... Wer meldet sich? Egal, bitte erst fertig. Okay. Weil kann ja auch sein, dass du was Limitiertes produzierst, was, wo du denkst, ach, das ist so geil, und dann sagen die Leute, ey, nee, ist voll scheiße, will ich nicht. So, also. Ne, also. So. Na, aber der Punkt ist halt einfach, dass Konkurrenten auf dem Markt immer für sich alles absetzen wollen. Und weil das aber der Konkurrent auch tut, wirst du niemals alles absetzen, was produziert wird. Und deswegen kommt es irgendwann zu einer Überproduktionskrise. Also die liberalen und die bürgerlichen Ökonomen sagen immer, ja, die Krise kommt, weil es eine Konsumptionskrise ist. So, also dass quasi die Leute nicht genügend Handys kaufen. Ja, ist halt Bullshit. Und aufgrund eurer Reaktion merke ich, dass ich das jetzt auch nicht erklären muss, warum das Bullshit ist. So, du? Kannst du ein bisschen lauter sprechen? Wenn 12 Leute auf der Welt geben würde, so, und dann würden Handys verkauft, da nicht gibt es sowas wie Marktumfragen und sowas, ist mir schon geschaut, dass wenn der Kapitalist jetzt seine Produkte nicht los wird, dann geht der auch bankrott. Weil ich meine, das wollte ich nur mal gesagt haben. Ja. Das ist nicht mehr ganz so einfach. Aber was war jetzt nochmal deine konkrete Kritik? Ja, weil das Kapitalisten pleite gehen, ist ein Fakt. Ja, klar, nur du hast es halt. Ich meine, klar gibt es zum Beispiel so, was weiß ich, die limitierte Produkte, und ist klar, dass auch keine mehr produzieren, nachdem der Part von Kader, weiß ich nicht. Wenn das Apple so und so viele Marktanteile hat und was weiß ich, Samsung sich überlegt, weiß ich nicht, ein Handy, was für keine Ahnung, in dem und dem, dann machen die schon Umfragen und so, wie viel kriegen sie ja möglicherweise verkauft. Natürlich ist dann die Gefahr der Überproduktion immer da. Das ist richtig, ja. Hast du ja. Genau. Aber es ist halt auch nicht so einfach. Genau. Also natürlich ist es so, deswegen habe ich das Beispiel mit dem Handyproduzenten vor der Tür revidiert. Ja. Weil der würde selbstverständlich dann hier reinlaufen und zählen. Ne, Meinungsumfrage, und dann würde der, also natürlich versucht jeder Kapitalist so viel zu produzieren, wie er glaubt, dass er absetzt. Alles andere wäre ja Unsinn. Ne? Nur wie gesagt, da du halt verschiedene Konkurrenten hast, die ja alle für sich dasselbe in Anspruch nehmen, wie sie denken, dass sie ein Handy absetzen werden, kommen die in Konkurrenz zueinander. Also 13 Handys von Anbieter A, 13 Handys von Anbieter B, weil beide Anbieter meinen, mein Handy ist besser als das andere, also wird das gekauft. Kommt es immer zu Überproduktion. Ne? Also klar ist jetzt halt, also wie gesagt, in einem Workshop von 2 Stunden können wir das jetzt nicht im Detail durchdeklinieren, aber in der allgemein ist es halt so. So. Genau. Also wenn du halt eine Überproduktion hast, dann gibt es Waren, die logischerweise nicht gekauft werden. Also Handys, die keinen Käufer finden. Das Ding ist aber, dass die 150 Euro, für die ich dieses Handy auf den Markt gebracht habe, dass diese 150 Euro ja erst dann realisiert werden, also erst dann beim Kapitalisten ankommen, wenn das Handy verkauft wird. Na? Weil wenn das nicht verkauft wird, dann bleibe ich auf den Kosten sitzen. Manche Kapitalisten sind so schlau, dass die sogar schon im Vornherein damit kalkulieren, dass ein bestimmter Anteil der Dinge, die sie produziert haben, dass der von vornherein nicht verkauft wird, und die kalkulieren das im Preis mit ein. Das ist zum Beispiel bei Milch der Fall. Oder bei Joghurt oder bei Milchprodukten im Allgemeinen. So, weil halt irgendwie das Verfallsdatum abläuft, und du hast dann irgendwie von 100 Tüten, die im Supermarktregal stehen, die jetzt irgendwie alle bis in 2 Wochen haltbar sind. Da sind dann vielleicht 2 oder 3 Typen dabei, die dann halt übrig bleiben. Und wo das Verfallsdatum so weit fortgeschritten ist, dass du es nicht mehr verkaufen kannst. Oder es niemand kaufen will, wie auch immer. Aber so der Verbrauch von Milch ist ja wahrscheinlich relativ regelmäßig. Also kann ich da nicht so ganz verstehen, wieso diese Überproduktion dann überhaupt noch stattfindet. Weil wenn er jetzt so einen Auftrag bekommt, der soll jetzt, keine Ahnung, 1000 Liter Milch im Monat liefern und das dann jeden Monat irgendwie erst 50 Liter zu viel sind, wieso macht er das dann überhaupt so? Mhm. Also wenn er das jetzt gleichmäßig ist, was natürlich nicht mehr der Fall ist, wieso findet er trotzdem die Überproduktion statt? Das kommt halt drauf an. Also wenn du einen gut laufenden Betrieb hast, der diese Milch herstellt, vertreibt, wie auch immer. So. Der kalkuliert immer damit, dass er nie alles absetzen wird. Dann sind halt, was kostet eine Tüte Milch? Weiß nicht. Ein Euro ist ein gutes Beispiel. So. Dann sind in diesem einen Euro ist dann anteilsmäßig so viel berechnet, wie du hinterher wegschmeißt. Also wenn du 100 Tüten Milch verkaufst für jeweils 1 Euro und du weißt, dass von den 100 Tüten nicht 100 verkauft werden, sondern nur 97, dann berechnest du pro Tüte 3 Cent, um sozusagen diesen Verlust von 3 Tüten, die du nicht abgesetzt hast, trotzdem reinzukriegen. Ne? Also das ist sozusagen so eine Art Versicherung des Kapitalisten, dass er, selbst wenn er nicht alles absetzt, trotzdem auf das kommt, was er haben will. Ne? Was jetzt natürlich keine Garantie ist dafür, dass der Kapitalist jetzt niemals pleite gehen wird. Weil wenn du 100 Tüten Milch produzierst und du verkaufst nur 10, dann müsstest du ja im Umkehrschluss sagen, ja, ist kein Problem. Die 90, die hole ich mir einfach in den 10 Tüten wieder und dann mache ich halt den Preis von 1 Euro auf 9 Euro. Würdet ihr eine Tüte Milch für 9 Euro kaufen? Nein. So, also, ne? Aber nur so von der Methode her. So. Genau, also es gibt dann halt, wie gesagt, Waren, die zu viel produziert wurden und die nicht abgesetzt werden am Markt. Weil der Markt gesättigt ist. Weil alle Milch haben, weil alle ein Handy haben, wie auch immer. So. Und das steigert sich irgendwann so sehr, dass innerhalb des Betriebs dann irgendwann so ein bisschen Ratlosigkeit reinkommt und sagt, ja, liebe Leute, wir müssen die Produktion mal runterfahren, weil wir produzieren zu viel. So, was machst du, wenn du zu viel produzierst? Ganz einfach, du entlässt Arbeiter. Weil die kosten ja was. Und du hast zu viele Arbeiter für zu viele Handys, die du produzierst. Weil du könntest halt auch sagen, irgendwie, ja, wir produzieren jetzt halt einfach weniger Handys und belassen irgendwie die Belegschaft, so wie sie ist. Das macht aber kein Kapitalist, weil dann sozusagen die Profitrate fallen würde. Weil er dann anteilsmäßig weniger verkauft, aber die Kosten für Personal ja gleich hoch bleiben. Ist klar. So, und das ist halt der Zyklus. Also, dass sozusagen es Waren gibt, die nicht abgesetzt werden, dass es Arbeiter gibt, die arbeitslos sind, dass es dann in letzter Instanz Fabriken gibt, die nichts produzieren, die stillgelegt sind und so weiter und so fort. Ne? Und dass es dann logischerweise auch Kredite bei Banken gibt, die nicht zurückgezahlt werden können. So, also diese ganzen Äußerungen sind Äußerungen einer Überproduktionskrise. Ne? Und nach Karl Marx ist der Keim für diese Krise eigentlich der Gegensatz zwischen Ware und Geld. So. Weil Geld, also nehmen wir mal hier ja, den Euro. Wir sagen jetzt mal, das Handy kostet einen Euro. Habe ich bei eBay bekommen oder wie auch immer. So. Das sind zwei verschiedene Körper. Das ist ein Euro und das ist die Ware. So, und ein Euro ist ein Handy. Ein Handy ist ein Euro. Aber trotzdem sind es zwei verschiedene Körper. So, und je nachdem, wie viele Handys es jetzt auf dem Markt gibt, wird ja dann sozusagen auch der Preis gedrückt. Weil der konkurrierende Betrieb auch ein bisschen damit wirbt, ist mein Handy vielleicht günstiger. So, und dieses Verhältnis von Geld und Ware ist irgendwie gestört. Weil die Frage ist ja auch, also wer legt jetzt fest, dass zum Beispiel ein Handy für 100 Euro zweimal den Wert hat von, was kostet 50 Euro? Die Miete hier vielleicht? Sagen wir mal, ihr habt jetzt hier Raummiete von 50 Euro. Wer sagt jetzt, ja, ein Handy, a 100 Euro, ist genauso viel wie zweimal Raummiete? Ja, wer legt denn das fest? Na, also dieses Verhältnis von Ware und Geld ist gestört. Und ihr habt ja auch schon mal von Inflation gehört. So, also das zeigt ja, dass sozusagen der Wert des Geldes auch immer fluktuiert, also sich verändert. Und das ist sozusagen der Keim dafür, kombiniert damit, dass du niemals genau wissen kannst, ob du wirklich das absetzt, was du produziert hast, dann kommt es immer zu Krisen. So. Sicher. Nee, davon. Der Mut, der meldet sich auch zu. Besser geht. Wolltest du was sagen? Ich komme erstmal wieder rum. Okay. Genau. So. Also wenn man jetzt... Ich wollte noch fragen, lässt sich eine Überproduktion eigentlich auch mit einer Effizienzsteigerung erklären? Sprich quasi, dass die Maschinen werden neu gekauft und so weiter und dass halt du halt mit weniger Arbeitskraft halt auch mehr produzieren kannst. Und Genau, weil die Ware, die du ja produzierst, die muss ja von jemandem gekauft werden. Und wenn eine ganze Volkswirtschaft die Tendenz hat, menschliche Arbeitskraft durch Maschinen zu ersetzen, dann gibt es logischerweise eine geringere Kaufkraft auf dem Markt. Aber die Produkte werden ja trotzdem auf den Markt gebracht, aber die werden dann tendenziell immer weniger abgesetzt, weil du halt kein Geld dafür hast. Ne? Also das bedingt es auch ein bisschen, ja. Genau. Also ist Überproduktion in dem Sinne klar. Also jede kapitalistische Krise ist immer eine Überproduktionskrise. Mir wäre kein historisches Beispiel bekannt, wo es irgendwie eine Konsumptionskrise gegeben hätte. Also wenn ihr eins wisst, dann sagt mir das. Genau. Also so viel zur Überproduktion. Dann ist das andere der tendenzielle Fall der Profitrate. Das ist ein Kapitel im dritten Band des Kapitals, mit dem sich Marx befasst hat. Und der tendenzielle Fall der Profitrate sagt im Grunde genommen aus, also wir werden gleich durchdeklinieren, warum das so ist, sagt im Grunde genommen aus, dass es in der gesamten Geschichte des warenproduzierenden Systems, des warenproduzierenden Systems, beziehungsweise des kapitalistischen warenproduzierenden Systems, alle Kapitalisten danach streben, hohe Profitraten zu haben. Die wollen alle möglichst viel Gewinn machen, aber trotzdem im ganzen Verlauf die Profitrate abnimmt. So. Und das fasst Marx zusammen mit dem Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate. So, und dass das so ist, das werden wir jetzt mal durchrechnen. Also, ich will jetzt nicht Mathe mit euch machen. Ich war selber auch nicht im Mathe-Leistungskurs. Ich hatte eine 5 in Mathe. So. Ich habe das auch nochmal im Zug durchgerechnet, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das alles gut verstanden habe. So. Also. Wir erinnern uns, in der Fabrik unterscheiden wir zwischen konstantem Kapital und variablem Kapital. So. Dieses Verhältnis zueinander. Ja, also andersrum. Also der Mehrwert wird erzeugt durch das variable Kapital, weil nur menschliche Arbeitskraft kann neuen Wert erschaffen. So. Und dieses Verhältnis also ne, Mehrwert M im Verhältnis zu V, das ist die sogenannte Mehrwertrate. So. Wenn man das jetzt ins Verhältnis setzt, also den Mehrwert, den ich erzeugt habe, und die eingesetzte Arbeitskraft, dann ist es logisch, dass die Mehrwertrate nichts anderes ausdrückt als den Grad der Ausbeutung der wahren Arbeitskraft. Die Mehrwertrate drückt aus, wie sehr, wie stark du ausgebeutet wirst im Betrieb. So. Und unser Ziel ist es im Grunde genommen, weil das ja ein Gegensatz ist, ne, weil du als Arbeiter willst ja eigentlich nicht, dass der Kapitalist sich jetzt möglichst viel Geld in die Hose steckt, sondern du als Arbeiter willst ja selber viel vom Kuchen abhaben. Dadurch, dass du höhere Löhne bekommst und so weiter, dass du mehr Urlaub machen kannst, wie auch immer. Und höhere Löhne, ein kürzerer Arbeitstag, mehr Urlaub und so weiter, das sind alles Dinge, die den Mehrwert verringern. Ne? Wenn ich nicht mehr 8 Stunden arbeite, sondern 7 Stunden, dann sinkt der Mehrwert. Ich werde weniger ausgebeutet. Weniger stark. So. Also unser Ziel ist es im Grunde genommen, V zu erhöhen auf Kosten von M. So. Ne? Während der Kapitalist, andersrum, der will eine hohe Mehrwertrate haben und deswegen muss er den Mehrwert möglichst hoch halten und die menschliche Arbeitskraft möglichst günstig bezahlen. Und deswegen will der deutsche Kapitalist auch möglichst günstige Arbeitskräfte haben. Und deswegen findet er das auch ganz toll, dass viele Flüchtlinge kommen, weil dann kann er nämlich Öl drücken. Weil die ja angeblich alle dumm sind. So. Ne? So. Also das ist halt Mehrwertrate. Wer von euch später mal BWL studiert, ich hoffe es nicht, weil BWL studieren nur spätere Kapitalisten, der wird das auch kennen. Mehrwertrate. So. Na, mal einen Punkt hier hin. So. Was es auch noch gibt, ist die sogenannte Profitrate. So. Der Profit ist das, was der Kapitalist sich in die Tasche steckt. Und den Profit, logischerweise, kann er nur aus dem Mehrwert rausziehen. Den Mehrwert, den du hier erzeugt hast. Weil der andere Teil, nochmal, ist ja das, was du verdienst. Was der Kapitalist an dich abgeben muss, damit du was zum Leben hast. Ne? Also einzig und allein aus diesem Teil entstammt, gesellschaftlich gesehen, der Profit der Kapitalistenklasse. So. Und dafür gibt es auch eine Profitrate. So. Und diese Profitrate, gibt es auch wieder eine schöne Formel zu, ist also wieder der Mehrwert, ja, im Verhältnis zum eingesetzten Gesamtkapital, also konstantes Kapital und variables Kapital zusammen. Weil beides wirkt ja im Produktionsprozess. Ne? Weil ich, V, bin der Arbeiter, der C, die Maschine bedient, um dafür Mehrwert zu schaffen. So. Also C plus V, Klammer zu, Klammer zu. So. Und das ist die Profitrate. Ich glaube, wir brauchen da noch ein drittes. Und diese, also auf ganz einfachem Deutsch gesagt, die Mehrwertrate drückt im Grunde genommen aus, wie hoch der Anteil des Profits ist, den ich für jeden einzelnen eingesetzten Euro rausholen kann. Ne? Für jeden einzelnen Euro, den ich irgendwie in meiner Fabrik investiere, wie hoch ist da der Anteil des Profits? So. Und dann machen wir jetzt nämlich mal ein Rechenbeispiel. Und aus diesem Rechenbeispiel wird nämlich auch hervorgehen, warum alle Kapitalisten nach hohen Profitraten streben, aber gerade weil das alle tun, die Profitrate gesellschaftlich trotzdem abnimmt. Rechenbeispiel. Gut, solange Christian das jetzt holt, machen wir mal. Ja, nochmal ein Beispiel. Also, wir haben konstantes Kapital in der Fabrik von, sagen wir mal, 50. Im Marxismus werden Einheiten immer in Zeit gerechnet. Weil der Wert, also Euro, Währung, wie auch immer, wird dadurch bestimmt, wie viel Arbeitszeit ich für etwas investiere. Weil alles Arbeit ist. wenn ich für etwas mehr arbeite, wenn ich für das Handy jetzt nicht mehr nur 10 Stunden brauche, um das zu bauen, sondern 15 Stunden, dann steigt logischerweise der Wert dieses Handys. Na? Also deswegen ist immer ein Zeitgerechnet. Also konstantes Kapital, die Maschine braucht, sagen wir mal, 50 Arbeitsstunden. So. Dann haben wir Arbeiter. Wie viele Arbeiter das sind, interessiert uns nicht. Uns interessiert nur, wie viel Arbeitszeit brauchst du im Produktionsprozess. Wie viele Arbeiter das sind, interessiert uns nicht. Und das sind, sagen wir mal, 100. Weil die Maschine doof ist und die Maschine nur eine untergeordnete Rolle hat und der Arbeiter ist intelligent und der bedient die Maschine, sagen wir mal, 50 Stunden Maschine, 100 Stunden menschliche Arbeitskraft. So. Reicht erstmal. Nur das erstmal? Okay. Okay. Genau. So, also. 50 Stunden Maschine, 100 Stunden menschliche Arbeitskraft. So. Diese 150 wären dieser Anteil jetzt. Weil das ist das, was du brauchst, einfach nur um dieses Ding zu produzieren. Also diese 100 Euro, beziehungsweise jetzt sind es 150 Euro. Na, 150. Und das sind jetzt mal, was weiß ich, 250. So. Ne? Diese 150 sind in diesem Teil drin. Aber im Kapitalismus geht es mir im Wesentlichen um diesen Teil. Weil ich will nicht 150 Euro am Markt damit machen, sondern 250 Euro. Weil 150 Euro hat mich das ja gekostet. Also, dann sagen wir, diese Ware, das Handy, wird am Markt für einen Wert verkauft von 250 Euro. Beziehungsweise zu einem Wert von 250 Stunden. Ne? So. Das heißt, wenn das ganze Handy 250 Stunden Arbeitszeit drin hat und davon 50 Stunden konstantes Kapital sind und 100 Stunden variables Kapital, wie hoch ist dann der Mehrwert? 250 minus 100 minus 50. 100 Stunden. Richtig. Einen guten Nudelstern. So. Ne? Also M ist gleich 100. Ne? 150, 100. Insgesamt 250. So. Jetzt könnten wir zum Beispiel schon mal die Mehrwertrate ausrechnen. Wenn wir zum Beispiel sagen, also MV, das haben wir gesagt, ist gleich 100 durch 100 ist gleich, denkt dran, Prozentrechnung, 100 durch 100 ist 1, aber im Prozent 100%. So, wir haben eine Mehrwertrate von 100%. So. Jetzt wollen wir aber natürlich nicht nur die Mehrwertrate haben, sondern ja die Profitrate. Der Kapitalist will ja, wie gesagt, nochmal wissen, wie hoch ist der Profit für jeden eingesetzten Euro, den ich investiere. So. Also nochmal, Profitrate C plus V, das sind dann 100 durch 50 plus 100, Klammer zu, ist gleich, und das habe ich mir jetzt im Zug schon mal ausgerechnet, damit wir jetzt hier nicht mit dem Taschenrechner ummachen müssen, sind 67%. 67% beträgt die die Profitrate. Also die Investition. Nee, 67% ist der Anteil des Profits in deinem eingesetzten Euro. Also du machst für jeden Euro, den du investierst, 67% Gewinn. Ach. Genau. Okay. Ja? Oder meinetwegen für jede 100 Euro, die du investiert hast, wie auch immer. Nur der Vereinfachung halt sage ich jetzt 1 Euro. Ja. Ja? Könnt jetzt auch sagen 1 Cent, aber das ist lächerlich. So. Das heißt, wenn das so laufen würde, ne, ich als einzelner Kapitalist, mit meinem Rechenbeispiel, hab dann so eine Profitrate, setz alle meine Sachen ab, ey, super geil, da habe ich Gewinn gemacht, Mann. So, das Blöde ist jetzt aber, dass der Konkurrent, den ich habe, der macht genau den gleichen Scheiß. Ja? Weil wir haben nicht nur Samsung, sondern auch OnePlus. Ich finde das so geil. Ja. Gut, also der macht genau das Gleiche. Wenn ich jetzt aber erstmal sage, ja, ich habe jetzt eine Profitrate von 67%, habe Gewinn gemacht, was mache ich mit dem Gewinn? Wenn ihr euch erinnert, was kann ich machen? Als guter Kapitalist hole ich mir ein neues Kapital. Korrekt. Zum Beispiel eine neue Maschine, was auch immer, die irgendeinen Nutzen hat, die ich irgendwie im Produktionsprozess des Kapitals einsetze. So. Ja, wir brauchen doch noch ein weiteres. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Maschine kaufe und C ist nicht mehr, was hat man bei C? Was tut er, macht er eben? Ja, dann machst du da, ist egal. Oder könnt ihr das dann nicht mehr sehen? Das nicht. Okay, ne? Gut. Also ich kaufe eine Maschine und C ist jetzt deswegen nicht mehr 50, sondern 70. Ne? Hat sich erhöht. Und vielleicht bin ich auch so gut, dass ich, weil ja jetzt meine Produktion wegen der Maschine hochgeht, ich auch einen höheren Bedarf an Arbeitskräften habe. Also einen höheren Bedarf an V. Wäre vielleicht auch ein niedriger. Wahrscheinlich ist eher, dass er niedriger ist, weil... Er ist effektiver. Genau. Und menschliche Arbeitskraft wird durch Maschinen ersetzt. Hm? Ich könnte mir auch günstigere Arbeitskräfte suchen. Ja, oder auch so. Oder so. Anders hinten, genau. Zum Beispiel, wo die Leute ganz arm sind. Genau. Ganz genau. Weil die Maschine vielleicht so einfach zu bedienen ist, dass das jeder Dulli hinkriegt. Ganz krass, also ich spitze das jetzt bewusst zu, damit es halt klar wird. Hm? Also das würde zum Beispiel... Ich meine eher so Kinderarbeit zum Beispiel. Ja, ja auch. Weil Kinder nicht so einen hohen Anspruch haben, logischerweise nicht so ein hohes Wissen haben wie ein voll entwickelter Mensch. Hat ja einen Grund, warum Nestle, das kann ich jetzt auch hier offen sagen, also warum Nestle auch in Afrika Kinderarbeit macht. Ich denke eher, weil die Familie mehr Geld brauchen, dass ja, ihre Kinder losschicken. Ja, durch die auch. Aber die Frage ist ja, warum machen wir das? Weil Nestle auch den Erwachsenen nicht genug zahlt. So, ne? Also der Regelfall ist halt, dass dass menschliche Arbeitskraft durch Maschinen ersetzt wird. Das heißt, variables Kapital nimmt ab. Es kann auch den umgekehrten Fall geben, aber in der Regel ist es so. Sagen wir mal 70. Also C hat sich erhöht und V hat abgenommen. Ne? So. Ist jetzt halt die Frage, ob das Ja. Und was, genau, was halt auch wichtig ist, das Handy wird nach wie vor für 250 Euro, für 250 Wertstunden angeboten. Ne? Weil das ist ja nicht so, wenn du jetzt irgendwie bei Samsung bist und du bietest dein Handy für 100 Euro an und dann kaufst du dir dann irgendwie mal eine Maschine oder so, dann hättest du zwar die Möglichkeit, gleich deinen Preis zu verändern, das machst du aber nicht, weil die Leute weiterhin gewillt sind, diese 100 Euro für das Handy auszugeben. Ja? So. Das heißt, nochmal Rechenbeispiel. Also wieder die Mehrwertrate. Da haben wir dann genau, ja, ich schreibe es einfach gleich hin, weil ich es ausgerechnet habe. 142%. Oder sollen wir es nochmal richtig durchrechnen? Ist, glaube ich, nicht notwendig, weil die Formel ist ja logisch, ne? Also schon mal ein Unterschied. Erst hatten wir 100% Mehrwertrate, jetzt haben wir 142%. Ne? Dadurch, dass ich menschliche Arbeitskraft durch Maschinen ersetzt habe, weil die Maschine effizienter ist. Logisch, ne? So, und bei der Profitrate, also nochmal, C plus V, tralala. Rechne ich jetzt auch nicht nochmal extra durch, weil die Formel ja gleich ist. Ne? Kommen wir dann auf 71%. Ich habe den Profit anteilshaft erhöht. Zwar nicht so viel, 4%, aber immerhin, es ist ein Fortschritt. Und je nachdem, also es würde sich auch verändern, je nachdem, wie hoch jetzt der Anteil C und V ist. Ne? So, das heißt, meine Profitrate steigt. Ne? Aber, jetzt erinnern wir uns ja, hoppla, tendenzieller Fall der Profitrate. Wir haben ja aber gerade festgestellt, dass meine Profitrate ja steigt in meinem Unternehmen. Und jetzt halt die Frage, warum könnte die vielleicht sinken? Ich habe es gerade eben eigentlich schon verraten, vor 3 Minuten. Ja, durch Konkurrenz, also dadurch, dass andere das auch machen und jeder halt dieses Verfahren anwendet. Korrekt. Ist halt korrekt. So, und jetzt die ganz, ganz blöde Frage. Wie heißt dein Handy nochmal? Wirklich? OnePlus. OnePlus. So, damit ich es nicht vergesse. OnePlus. Mein Handy, Samsung, 250 Euro. OnePlus ist der Konkurrent zu Samsung. Und der versucht, ein Handy zu produzieren, das genauso viel leistet, vielleicht sogar besser ist. Aber, und das wisst ihr alle, jeder Konkurrent versucht, den anderen durch einen Preiskampf auszustechen. Das heißt, OnePlus versucht, sein Handy nicht für 250 Euro zu verkaufen, sondern für vielleicht 210. Ja? Weil dann habe ich einen Preisvorteil und wenn ich als Typ im Laden jetzt die Wahl habe zwischen zwei Handys, das eine kostet 250, das andere 210, dann habe ich erstmal eine Tendenz zum günstigeren Handy. Ist ja logisch. Ja? Vor allen Dingen dann, wenn beide Handys objektiv gesehen sogar das gleiche leisten können. Ja? So. Und das schafft der andere Konkurrent eben auch dadurch, dass er jetzt irgendwie C erhöht, V niedriger macht, wie auch immer. So. Und das rechnen wir jetzt mal beim Konkurrenten durch. Wir unterstellen jetzt mal, dass der Konkurrent die gleiche Maschine gekauft hat und genauso viel variable Arbeitskraft braucht, um sein Handy zu bauen. Das heißt, C ist 70, V ist gleich 70. Und wenn wir sagen, dass das Handy, was haben wir gesagt, 270, wenn das Handy für 200, nee, für 210 verkauft wird, wie hoch ist dann M? 70. Gut. 70. So. Also das heißt, wenn beim Konkurrenten M 70 ist und bei uns M 100 ist, dann heißt es schon mal, dass der Konkurrent gesagt hat, okay, weniger Mehrwert, prozentual, aber dafür eben eher die Chance, dass der mein Handy kauft und nicht das vom Konkurrenten. Ha? So. Wenn man jetzt halt wieder die Mehrwertrate ausrechnen würde, also nochmal den Spaß, also 70 durch 70 ist 100. Ne? Weil wenn 100 durch 100 100% sind, dann sind 70 durch 70 auch 100%. Einfache mathematische Logik. So. Und wenn wir jetzt aber dann die Profitrate dann nochmal nehmen, also M das ist dann 70 plus 70 so, also 70 durch 140. Ne, bei 70 plus 70 sind 140. Ne? 70 durch 70 sind 50. Die Profitrate ist gesunken auf 50%. Nein, oh mein Gott, wie konnten wir nur diesen Fehler machen? Dabei haben wir doch versucht, besser zu sein. Fuck. So. Und aus diesem Grund, obwohl beide versuchen, hohe Profitraten zu haben und beide in Konkurrenz zueinander stehen, nimmt die Profitrate trotzdem ab. Das ist so ein Widerspruch. Ne? Und das ist übrigens auch der, das, was man im Marxismus kennt als Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit. Liest von euch jemand die junge Welt? Ab und zu, ja. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Also der Wirtschaftsteil in der jungen Welt hat auch den Rubriknamen Kapital und Arbeit. Weil das halt dieser elendige Kampf ist. Zwischen Maschine und Mensch. Weil wir alle wollen Arbeit haben. Und wir alle wollen auch gut bezahlte Arbeit haben. Wir alle wollen viel Urlaub haben und so weiter. Ne? Oder gibt es jetzt hier jemanden, der freiwillig sagen würde, nee, ich verzichte auf 30 Tage Urlaub, ich will nur 15 Tage Urlaub und ich will nicht 2000... Du willst das? Ich habe es aktiv gemacht. Wieso? Er ist der Feind. Ich bin bin vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit gegangen und okay. habe mein Stundenpensum von 40 im Monat auf 120 erhöht. Okay, gut. Mein Gehalt um, sag mal, 100% gesenkt. Aber dann... Okay. Aber dann bist du ja ökonomisch gesehen, also wenn du ja Selbstständiger bist, dann bist du ja ökonomisch gesehen der Kapitalist und nicht der Arbeiter. Ja, auf jeden Fall. Genau. Aber, wie ich am Anfang schon gesagt habe, weil jetzt irgendwie so ein Vulgärkommunist, der würde sagen, du bist der Klassenfeind. Ne? Wir haben ja schon gesagt, es macht keinen Sinn, den Einzelnen für die Misere verantwortlich zu machen. Ne? Weil du dazu gezwungen bist, deine Arbeitskraft hochzusetzen. Du warst dazu gezwungen, weil sonst wärst du vielleicht pleite gegangen oder was auch immer. Du musst ja irgendeinen Beweggrund gehabt haben. Oder es macht ihm Spaß. Aber in der Regel ist es so, dass Arbeit keinen Spaß macht. Nee, das glaube ich nicht. Jetzt hau raus, was machst du denn? Also ich trinke keine Arbeit. Was machst du? Ich habe einen Kaffee. Ja, da ist ja der Kaffeebesitzer. Zufällig ausgewähltes Beispiel. Ah, so. Gut. Ja, gut. Also, ich würde sagen, es ist ja vielleicht nicht die Arbeit, die nicht Spaß macht, weil Arbeit, produktiver Prozess kann ja Spaß machen. Mhm. Auch ein Hobby ist ja Arbeit. Vielleicht ist es ja eine entfremdete Arbeit, zu der man keinen Bezug mehr hat. Alter, 100 Punkte für dich, Mann. Geil. Weil als Marxisten geht es uns, wie gesagt, darum, V zu erhöhen und die Kapitalseite niedrig zu halten. Ne? So. Und wenn, also deswegen sind wir auch nicht per se gegen Arbeit. Anarchisten sind gegen Arbeit, aber wir nicht. Ja, oder? Ja? So, das Ding ist aber, und was du halt auch gerade völlig richtig sagst, stell dir vor, du arbeitest bei VW, weil du sagst, ich interessiere mich für Autos. Und VW ist irgendwie ein Betrieb, da kriegt der Arbeiter am Fließband recht gutes Geld. Ich glaube, die kriegen so 4.500 brutto. Also die sind schon gut dabei. Weil klar, VW 50.000 Arbeiter gegen eine Handvoll Kapitalisten, die können ordentlich Forderungen aufstellen. Ne? Also der VW-Arbeiter verdient nicht deswegen vergleichsweise gut, weil der Kapitalist bei VW irgendwie gutmütig ist, weil auch der versucht, V möglichst gering zu halten, sondern der halt einfach sieht, da ist so eine Riesenmasse an Arbeitern, dem Druck muss ich nachgeben. Weil nochmal das Beispiel am Anfang, wenn bei VW nur ein Arbeiter wäre und nur ein Kapitalist, dann könnte der Kapitalist im Zweifelsfall sagen, du willst höheren Lohn, okay, scheiß drauf, ich schmeiß die raus, ich hole mir einen anderen. Und die zwei Tage, die ich für einen anderen suche, die kann ich deine Arbeit im Zweifel zwar auch machen. Das geht aber nicht, wenn du 50.000 Arbeiter hast. So. Und jetzt hast du halt bei VW genau diesen Effekt. C nimmt zu. Ne? Wer durchs VW-Werk gefahren ist, ein riesiger Maschinenpark. Da geht nichts mehr ohne Maschinen. Ne? Und die Leute, die da arbeiten mit den Maschinen, da geht es darum, die Arbeit so möglichst effizient wie möglich zu halten. Ganz krass war das in den 20er Jahren in Amerika bei Ford, ist auch ein Autobauer. Da gab es einen Mann, der hieß Taylor. Und der hat im Grunde genommen gesagt, also der hat dieses Prinzip angewandt und er hat gesagt, ja, wir müssen die Arbeitskraft so dermaßen ausquetschen, so profitabel für mich machen, dass tatsächlich jeder einzelne Handgriff am Auto auf ein Minimum reduziert wurde. Das heißt konkret, du als Arbeiter bei Ford in den 20ern saßt am Fließband und hast 8 Stunden lang nichts anderes gemacht als den gleichen Handgriff. Da kommt das Auto auf dem Fließband und du haust eine bestimmte Nagel rein. Buff, buff, buff, buff. Das machst du den ganzen Tag. Und das ist das, was man entfremdete Arbeit bezeichnet. Weil was hat das damit zu tun, dass du dich für Autos interessierst? Weil du willst ja verstehen, wie ein Auto als sich funktioniert, wie das zusammengesetzt wird und so weiter. Und was du hinterher machst, hat damit eigentlich nur im entferntesten Sinne was zu tun. Weil ob du den Nagel jetzt beim Auto reinhaust oder bei einem Handy oder bei einem Ofen oder was auch immer, spielt keine Rolle. Das ist entfremdete Arbeit. Na? Und das ist auch nicht in unserem Sinn. Ist ja klar. Na? So, du hattest eine Frage? Ja, es war nur eine Kleinigkeit. Und zwar werden die Leute bei VW nicht so gut bezahlt, weil es so viele sind, sondern weil sie so organisiert sind. Weil wenn man zum Beispiel nach China guckt, da gibt es Foxconn, das sind die Leute, die Handys zusammenschrauben und so. Sind irgendwie 10.000 Leute in so Hallen und die pennen da auch und alles. Und die sind halt scheiße organisiert. Der Streik, den die machen, wird direkt vom Staat und so weiter gebrochen. Und dann kann man natürlich auch so viele sein, wie man will, genau, wenn man so schlecht organisiert ist. Beides bedingt einander. Also du hast auf jeden Fall recht. So, ne? Weil wenn wir 50.000 VW-Arbeiter haben und die schließen sich alle zusammen in der Gewerkschaft. Der Sinn von Gewerkschaften ist es, V zu erhöhen. Weil die wollen mehr Löhne haben, die wollen weniger Arbeitszeit haben, die wollen mehr Urlaub haben. Also alles Maßnahmen, die V auf Kosten von C erhöhen. Und wenn man das natürlich organisiert macht, Ne? Also wenn jetzt nicht irgendwie Einzelleute ankommen, ja, hier, Kalle, findest du das nicht cool, muss ich ein bisschen vorne draufstellen. Ne? Kannst ja mal zum Chef hingehen, du allein. Vielleicht sagt er ja, ja. So. Dann kannst du sagen, hier, Petition, 50.000 Unterschrift, vielleicht sagt er ja. Oder, ob du sagst, wir machen jetzt eine Gewerkschaft und sagen, hier, 10% mehr Lohn. Und dann sagt der Kapitalist, oh, shit. Die haben sich organisiert, die stehen als Einheit, als Block gegen mich. Und ich kann nicht weg. Ich muss mich jetzt damit beschäftigen. Und dann kommt es zu Tarifverhandlungen. Ja, dann versucht der Kapitalist das natürlich noch so ein bisschen runterzunehmen. So, oh, 10%, ah, puh, also wir müssen aber noch ein bisschen konkurrenzfähig bleiben. Ne? Weil wir bieten das Handy für 250 an, die anderen für 210. Und wenn du jetzt ankommst und sagst, du willst jetzt auch noch mehr Lohn, also dann müssen wir noch teurer anbieten. Also jetzt so ganz blöd und banal jetzt mal gesagt. Ne? Der Kapitalist weiß natürlich, wie er sich das wieder reinholen kann, nämlich dadurch, dass er zum Beispiel sagt, ja, ich gebe dir mehr Lohn, aber dafür hast du jetzt weniger Pausenzeit. Das wird tatsächlich gemacht in Unternehmen. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, vor 2 Tagen. Der war, glaube ich, im Neuen Deutschland, das ist auch diese Zeitung, dass es in den USA eine Fabrik gibt, wo die sozusagen so Hühnchen irgendwie klein schnippeln und so. So eine, ja, so eine Hühnchenfleischfabrik, wo die Arbeiter Windeln tragen. Wisst ihr warum? Weil die 8 Stunden am Fließband stehen und nicht auf die Toilette gehen dürfen. Das ist sehr hygienisch. Ja, genau. Chlorhähnchen, T-Tip, hätten wir das auch mal wieder erklärt. Also Chlorhähnchen plus Kacke dran. Ist ja scheiße. Und das ist auch Massenabfertigung, wo du möglichst viele Hähnchen produzieren sollst mit möglichst wenig Handgriffen. Weil da auch jeder Arbeiter mit einer Windel dasteht und Keule ab, Keule ab, Keule ab. So. Es ist halt Turbokapitalismus. Und in China, ne, ist es halt genauso. Also China ist das Land, wo der Kapitalismus im Moment so am ungezügelsten ist. Ne, weil es gibt ja in bestimmten Ländern, also Deutschland hat ja zum Beispiel vom Staat her gewisse Arbeitsgesetze, Arbeitsschutzgesetze, die so ein bisschen regeln sollen, dass C nicht ganz so krasse Überhand nimmt gegenüber V. So. Aber auch da muss man sagen, diese Gesetze, die es gibt, zum Beispiel flächendeckender Mindestlohn von 8,50 Euro, ne, gibt es ja dank Andrea Nahles von der SPD, auch wenn er nicht für alle gilt, kann man jetzt auch wieder fragen, hat den Andrea Nahles eingeführt, weil sie irgendwie so eine gutmütige Frau ist? Oder hat sie den eingeführt, weil der Druck der Gewerkschaften zu hoch geworden ist? Natürlich das Letzte. Und 8,50 Euro Mindestlohn reicht auch nicht zum Leben. So. Genau, also wir haben festgestellt, dass die Profitrate sinkt, obwohl beide oder alle Teilnehmer am Markt versuchen, ihre Profitraten so hoch wie möglich zu haben. Das ist der Widerspruch. Und weil das ein Fakt ist, sinkt die Profitrate immer mehr und deswegen kommt es zusätzlich zur Überproduktion zu Krisen. Ja? Und das spielt halt auch keine Rolle, ob der Kapitalist, auch wenn es jetzt in persönlicher Hinsicht vielleicht ein Arschloch sein mag, der einzelne Kapitalist hat keine Schuld daran, dass es eine Weltwirtschaftskrise gibt. Du kannst zwar in einem Unternehmen, wenn du drin bist und dein Chef sagt dir irgendwie, ja, du musst jetzt irgendwie Schichtarbeit machen, weil Hans Werner ausgefallen ist, bla bla, dann kann man das kritisieren, ja. Aber das ist jetzt nicht der Grund, warum es jetzt irgendwie zu einer Krise kommt. Ja? Weil man könnte jetzt sogar so weit gehen, zu sagen, der Kapitalist ist ja auf Arbeiter angewiesen. Weil, nochmal, wir haben noch nicht Maschinen, die selbstständig denken können. Das heißt, Arbeiter, die diesen Mehrwert produzieren, sind genauso im Wirtschaftssystem integriert wie Kapitalisten. Nur, dass sie eben nicht die Funktion von Kapitalisten haben. Weil dem Kapitalisten gehört die Fabrik und du als Arbeiter tust nichts anderes, als diese Fabrik am Laufen zu halten. Aber du bist immanenter Bestandteil des kapitalistischen Produktionsprozesses, weil ohne Proletariat, ohne Arbeiterklasse kann es keinen Kapitalismus geben. So. Gretchenfrage, wenn die Arbeiterklasse sozusagen immanenter Bestandteil des kapitalistischen Produktionsprozesses ist, kann die Arbeiterklasse dann den Kapitalismus überwinden? Ja oder nein? Ja. Warum? Naja, weil sie haben ziemlich viel Macht dann, oder? Also, wenn sie so wichtig sind, dann können sie es auch einfach ihre Arbeit niederlegen und sagen, wir machen nicht mehr mit. Nein. Weil nicht der Kapitalist produziert das Handy, sondern der Arbeiter. Und es ist der Arbeiter, der beim Lidl hinter der Kasse steht, der dir das Handy verkauft. Oder in irgendeinem anderen Smartphone-Shop, was auch immer. Der Kapitalist ist nur derjenige, der sich den Mehrwert abzwackt und der das irgendwie alles so ein bisschen organisiert. Diesen Ablauf. Ne? Die Arbeiterklasse ist das tendenziell revolutionäre Subjekt im Kapitalismus. Weil der Kapitalismus ist das System der Bürgerlichen, also der besitzenden Klasse, ne? Bourgeoisie. Bourgeoisie ist dadurch definiert, dass das Menschen sind, die Eigentum, die Privateigentum an Produktionsmitteln haben. Ich bin ja jetzt nicht irgendwie, selbst in der Planwirtschaft und ich habe ein Unternehmen so und selbst wenn das jetzt jedem Einzelnen gehört, nehmen wir an, das ist eine Genossenschaft oder sowas, muss ich trotzdem im Prinzip einen Mehrwert erwirtschaften, allein aus dem Grund, weil ich Anschaffungen machen muss, weil ich sowas machen muss. Also im Prinzip ist es immer... Ich weiß, was du meinst. Ja. Ich weiß, was du meinst. Das kriege ich auch in der Planwirtschaft nicht weg. Ich bin sogar der Meinung, dass sich fast die gleichen Probleme da stellen. Folgendes. Ich bin Mitglied der Partei Die Linke. Die Partei Die Linke fordert genossenschaftliches Eigentum. Also, die wollen nicht, dass es einen Kapitalisten gibt, sondern die wollen, dass es sozusagen Betriebe gibt, wo das Kollektiv entscheidet. Ne? Also die Arbeiter. So. Wenn man das jetzt dabei belässt, du hast Kollektiv A, das Samsung-Kollektiv und du hast das OnePlus-Kollektiv. So. Dann stehen ja diese beiden trotzdem immer noch in Konkurrenz zueinander. Weil nur weil es jetzt keinen Kapitalisten in deinem Betrieb gibt, heißt es ja noch lange nicht, dass es jetzt keine Konkurrenz mehr gibt. Du hast ja andere Betriebe, die auch immer noch Waren produzieren. So. Und um jetzt sozusagen... Aber für diese anderen Betriebe, um zu existieren, muss ich dort auch Waren verkaufen halt. Und von daher stehe ich ja auch in so... Auch selbst wenn es mir nicht mehr darum geht, jetzt die Profitrate möglichst, weil ich in diesem Wettstreit... sondern ich... Also der Profit, nur ganz kurz, der Profit ist nur ein Teil des Mehrwerts. Ne? Also Mehrwert ist nicht gleichbedeutend mit Profit. Ich hab mich da jetzt auch eben, ne? Also privater Profit, da sind wir gegen. Ja. Also wir haben nichts dagegen, dass man sozusagen Kapital akkumuliert, das dann wieder reinvestiert wird. Weil das führt dazu, dass es einen gesellschaftlichen Fortschritt gibt, dadurch, dass es bessere Handys gibt, vielleicht mehr Handys, wie auch immer. Dagegen haben wir nichts. Sondern unsere Kritik an dem Ganzen ist halt einfach nur, dass es in dem Sinne nicht geplant wird. Ne? Weil Samsung, wir erinnern uns nochmal, 13 Leute im Raum, stellt 13 Handys her, weil sie denken, das werden sie absetzen. Aber OnePlus auch 13 Dinger produziert. Und da würde es dann in dem Falle auch keine Rolle spielen, ob die jetzt beide Kapitalisten haben, ja oder nein. Weil dann würde es vielleicht kein Profit für den Kapitalisten geben. Ja, aber das würde jetzt das Rechenbeispiel nicht außer Kraft setzen. Das Rechenbeispiel ist ja auch... Ne? So, also um deine Frage halt abschließend zu beantworten, was halt getan werden müsste. Wenn wir uns erinnern, laut Marx impliziert der Unterschied zwischen Geld und Ware den Keim dafür, dass es Krisen gibt. Dann müsste man logischerweise sagen, im Sozialismus bist du nicht gefreit von Krisen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil Sowjetunion ist meiner Meinung nach jetzt nicht Sozialismus, aber das wäre jetzt ein anderer Workshop. Im Sozialismus gab es eine Planwirtschaft. Ist ein Fakt. So. Da wurde also nicht dafür gewirtschaftet, dass jetzt Geld immer mehr angehäuft werden soll, sondern dass Bedürfnisse befriedigt werden sollen. So. Es gab in den 70ern eine Ölkrise. So. Die hat sich dann auch in Deutschland ziemlich stark durchgeschlagen, dass zum Beispiel Krankenwagen die einzigen Fahrzeuge, also Krankenwagen, Feuerwehren, das waren die einzigen Fahrzeuge auf Straßen. Weil es halt Ölknappheit gab. So. Und selbstverständlich ist die Sowjetunion in den 70ern auch auf Öl angewiesen. Und selbstverständlich hatte das Auswirkungen auf die Sowjetunion. So, nur das Ding ist halt, wenn du deine Nachfrage sozusagen volkswirtschaftlich errechnest, möglichst, ne, dann hast du die Krisenhaftigkeit deines warenproduzierenden Systems sehr stark minimiert. Als wenn jetzt jeder einzelne Betrieb quasi für sich selbst sagen würde, ja, so und so werden wir schon irgendwie durchkommen. Obwohl ich ja gar nicht weiß, was mein Konkurrent vielleicht denkt, was er vielleicht vorhat. Ne? Aber nur um das halt klar zu machen. Also wir sagen nicht, das wär utopisch, wenn wir sagen würden, ja, wenn wir eine Planwirtschaft haben, dann sind wir gefreit von Krisen. Weil das ist halt Unsinn. Also bevor es den Kapitalismus gab, gab es auch Wirtschaftskrisen. Nur die wurden halt nicht dadurch hervorgerufen, dass jetzt irgendwie die Profitraten gesunken sind und es quasi zum Börsencrash gekommen ist oder wie auch immer, sondern weil es ein Unwetter gab und die ganze Ernte vernichtet war. Ne? Wie ist das? Nehmen wir an, ich wäre jetzt Unternehmer oder so. Ich habe irgendeine Idee von, weiß ich nicht, nehmen wir an, wir leben in einer Welt, wo es keine Computer gibt und ich hätte jetzt den Computer erfunden. So. Mhm. Wie kannst du hingehen und da irgendwie planwirtschaftlich sagen, dass werden so und so viele Leute brauchen, weil wo so der Computer erfunden würde, haben selbst Leute, die so den Computer erfunden haben, halt sich so gedacht, ja, da gibt es vielleicht so einen Bedarf von 3, 4, 5 so auf der Welt. Ja, klar. Und von daher ist ja das ganz anders gekommen. So, wie kannst du sowas planwirtschaftlich machen? Sowas halte ich auch für ein Problem. Mhm. Also wie gesagt, also völlig hundertprozentig erfassen kannst du es nie. Ja. Das ist unmöglich. Du kannst aber, wie gesagt, also der erste Computer, den gab es, glaube ich, in den 30ern. Das war so ein Riesenklotz mit irgendwie so, ne? Yeah. Und da hat man dann gesagt, ja, ey, ne, weil ist ja auch klar. Du kannst ja so einen fetten Klotz nicht in deine Ruhe reinstellen, also hast du nur 4 oder 5 Leute auf der Welt, die so ein Ding vielleicht brauchen, für militärische Kriegsführung. Ja, gut, du hast recht, das entwickelt sich ja auch. Genau. Man würde dann vielleicht eine 3, 4 oder 5 bauen. Genau. Und, ja. Weil das wäre zum Beispiel wieder dieses Beispiel mit... der Arbeiter, der bei Microsoft sitzt und sagt, ey, wenn ich irgendwie eine Spielekonsole entwickle, die jetzt eine völlig neue Generation ist, wo etwas fundamental anders ist, ja, dann wiege ich ab, okay, könnte das auf dem Markt einschlagen oder wird das ein Flop? Also du kannst es halt nie wissen, das ist immer so Ermessenssache. Ne? Ja gut, aber ich meine, wenn ich mir jetzt Planwirtschaft denke, ich meine, inwiefern denke ich denn überhaupt, das wird überhaupt gebraucht? Halt vielleicht, weiß ich nicht, woher, Moment, gut, okay, wenn die Nachfrage existieren sollte, würde es gebraucht. Ja, du hast recht, im Prinzip nicht viel anders. Ja, okay, cool. Also das generelle Prinzip im Keim ist eigentlich nicht anders. Der Unterschied ist nur, dass im Kapitalismus das einzelne Unternehmen quasi versucht abzuschätzen, wie viel muss ich produzieren, während es in der Planwirtschaft die Gesamtgesellschaft tut. Und es gibt das halt auch nicht den Unternehmer in dem Sinne. Ja, genau. Genau. Wieder der Punkt, es macht keinen Sinn, jetzt den einzelnen Kapitalisten dafür zu verantworten, dass es scheiße läuft, weil das in der Systematik steckt. So, du hattest eine Frage und dann du. Oder hast du vergessen? Ich muss noch mal drüber nachdenken, ist ja gut. Ja, jetzt zu dem nochmal gerade, worüber ihr geredet habt. Im Prinzip hat man ja auch allein heute im Zuge der Digitalisierung ganz andere Möglichkeiten, so als Volk diese Nachfrage festzustellen. Dann ist es ja nicht mehr wie in der DDR irgend so ein Rad, wo fünf alte Säcke hängen, die dann irgendwie sagen, hier, wir bauen jetzt vielleicht 200 Jeans hier mal oder so, sondern man kann ja im Prinzip das alles feststellen. So. Also das Problem in der DDR war halt, dass es so ein starrer bürokratischer Apparat war, der überhaupt nicht flexibel war. Das hatte dann halt zur Folge, dass du auf deinen Trabi irgendwie 10, 15 Jahre gewartet hast. Und das kann halt nicht in unserem Interesse liegen. Es ist halt eine falsch getaktete, falsch organisierte Planwirtschaft. Aber, wie du schon richtig festgestellt hast, wir haben Computer und theoretisch könntest du den Bedarf heutzutage sehr viel einfacher mit Hilfe von Computern sozusagen planen, als wenn du das jetzt bürokratisch irgendwie aufschreiben musst mit irgendwelchen Akten oder was weiß ich. Ne? Und man, ganz kurz, man muss halt auch sagen, dass die DDR, die ist ja zusammengebrochen, genauso wie der ganze Ostblock. Die Frage ist der zusammengebrochen, weil die Scheiße gewirtschaftet hätten? Oder ist der zusammengebrochen, weil es stalinistische Diktaturen waren und die Leute keinen Bock mehr hatten, bevormundet zu werden? Weil die Staatsverschuldung der DDR im Jahr 1989 lag, glaube ich, bei... Haben wir hier Internet? Ja. Ich glaub, die lag irgendwo bei 2 Milliarden Ostmark. So, das war so die Staatsverschuldung. Deutschland heute, wenn man jetzt den Entwicklungsprozess quasi berücksichtigt, und es anteilshaft berücksichtigt, hat eine wesentlich höhere Staatsverschuldung als die DDR. Japan hat eine Staatsverschuldung von 360% und die sind nicht pleite. Also die DDR und der Ostblock sind halt nicht zusammengebrochen, weil die irgendwie scheiße gewirtschaftet hätten, sondern weil halt da Meinungen unterdrückt wurden. Und in der DDR, nochmal Planwirtschaft, bedeutet für mich bzw. für uns von der internationalen marxistischen Tendenz, dass es eine gesunde Arbeiterdemokratie gibt in Betrieben. Das heißt, bei Samsung, ist ja unser Beispiel, Samsung, da hast du, keine Ahnung, 10.000 Arbeiter und die entscheiden demokratisch, was machen wir jetzt hier im Betrieb? Wann fängt unsere Arbeitszeit an? Wann gehen wir nach Hause? Wer kriegt wann Urlaub? So. Und all das gab es halt in der DDR nicht. Ja? Weil wenn du in der DDR im Betrieb das Maul aufgemacht hast, dann wurdest du eingebuchtet. Ja, nicht jeder bei Samsung hat da so Mitspracherecht, glaube ich. Also natürlich ist es halt so, auch in der Planwirtschaft gibt es Leute, die sozusagen einen Gesamtüberblick haben müssen. Ja? Die sozusagen den Produktionsprozess vom ersten Handschlag bis zum Schluss irgendwie auf dem Schirm haben, damit das auch irgendwie alles funktioniert. Aber diese Person wäre in dem Sinne jetzt kein Kapitalist, weil er sich jetzt nicht den Mehrwert abzwackt. Ne? Also es kann durchaus Sinn machen, dass es in der Planwirtschaft Personen gibt, die das alles so ein bisschen managen und so weiter. Nur da muss man auch wieder sagen, solche Personen müssten demokratisch gewählt werden und müssten auch jederzeit wieder abwählbar sein. Weil wenn ich sozusagen so einen Manager habe, ich nenne ihn jetzt mal so, und das ist ein Arschloch. Müsste das nicht eh im variablen Kapital mit drin sein, wenn ich jetzt... Genau. Dieser Manager wird Teil von V. Also der kann jetzt nicht sagen, ich verkaufe jetzt diesen Betrieb und dann seid ihr arbeitslos. Der hat jetzt in dem Sinne keine Entscheidungskompetenz. Die einzige Funktion, die der hat, ist sozusagen zu gucken, dass das halt alles läuft, wie man sich das denkt. Ja? Und jetzt könnte man halt nochmal die Frage stellen, abschließend, das ist jetzt auch der Schluss vom Workshop. Wir haben das ja festgestellt, also Profitraten sinken, Es gibt immer Überproduktion, es gibt immer Krisen. Glaubt ihr, dass aufgrund dieser Krisenhaftigkeit des Kapitalismus, dass der irgendwann quasi so stark geschwächt wäre, dass er einfach zerfällt und dann würde sozusagen die klassenlose Gesellschaft daraus herauswachsen? Oder ist da vielleicht was anderes noch für nötig? Also ich bin der Überzeugung, dass offensichtlich zerfällt der Kapitalismus, aber dass danach direkt irgendwie eine klassenlose Gesellschaft kommt, ist halt die Frage so. Weil wenn alles so, wenn alle Strukturen so bleiben, wie sie jetzt sind, so der Egoismus wird einfach immer krasser und so weiter, wenn dann irgendwie die Krise kommt, werden vielleicht einige solidarischer agieren, aber es fehlen überhaupt die Strukturen, um irgendwie gesellschaftliche Zusammenleben kommunistisch zu organisieren. Das heißt, wenn man jetzt, während wir noch Kapitalismus haben, schon quasi in der Hülle des alten Systems das Neue bildet, dann gäbe es Chance, bei der Krise zu übernehmen. Aber wenn die Krise kommt, kann halt jeden Moment irgendwie absolute Barbarei kommen. Irgendwie die Faschos von der AfD werden vereinen sich mit noch anderen Faschos und dann, folgen halt denen alle und ja, also dazu kann halt die Krisenhaftigkeit aufführen, denke ich. Also ich meine, also von alleine halt glaube ich nicht, dass er zu besonders passenden Krisen kommen muss, dass er sich von alleine abschaffen. Ich denke halt, angesichts dieser fallenden Profitrate und so weiter, selbst wenn das von der Krise kommt, werden ja auch Betriebe halt deswegen auch pleite gehen, es wird eigentlich auch Kapital vernichtet. Das heißt, wir haben halt wieder auf C, was vernichtet wird, eine V, was auch quasi vernichtet wird. Und so hast du wieder neues Potenzial, dass wieder nur ein Betrieb halt wieder entstehen kann, das gleiche wieder herausakkumulieren kann. Das heißt, das ist eigentlich immer so ein ewiges Hoch und Tief und das hört quasi eigentlich nicht von alleine auf, weil der Kapitalismus hat eine Krise, aber der wächst ja auch wieder. Das ist genauso, denke ich mal, genauso fest wie das Fallen. Also ganz... Ich glaube, ein fundamentales Problem, was auch, ich weiß nicht, ob jemand von euch vertraut ist mit dem neuen Geist des Kapitalismus von Boltanski und Ciavello. Also das fundamentale Problem, was zumindest Soziologen am Kapitalismus sehen, ist, dass der Kapitalismus, dass jegliche Kritik an dem Kapitalismus inzwischen, so wie er jetzt funktioniert, abprallt. Das liegt daran, dass der Kapitalismus die einzigartige Eigenschaft hat, jegliche Kritik aufzunehmen und sie in Rechtfertigung desselbigen Systems zu verteidigen. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel sowas anguckt wie die Kritik, die wir hier äußern und so, da gibt es ja ganz, ganz viele Gegenstimmen. Okay, dann nehmen wir halt, also zum Beispiel, also das sind ja jetzt, man muss ja auch dazu sagen, das sind jetzt, das Kapital ist halt ein verdammt altes Buch auch. Die Beispiele, die da drin sind, sind natürlich auch ein bisschen, also wenn man sich jetzt anguckt, jetzt ist zum Beispiel eine Sache, die man krass am Kapitalismus kritisiert, ist, dass dieses Outsourcing passiert, dass man zum Beispiel ins Ausland geht und billige Arbeitskräfte sich dort sucht, um diesen Profit zu erhöhen. So, und jetzt ist das Problem, dass wenn man das kritisiert, dass es oft insofern, wie erkläre ich das jetzt kurz, das ist immer so ein Problem, dass die Kritik, die wir daran äußern, sich verändert hat insofern, dass die Menschen aufhören zu kritisieren, oh krass, da findet eine krasse Ausbeutung statt, sondern die Menschen sind, oh, Kapitalismus ist so, wir machen jetzt, dann löst der Kapitalist sozusagen dieses Problem, indem er sagt, ah, ich kaufe nur noch Fairtrade-Kaffee zum Beispiel. Ja. So, ne? Das haben wir ja jetzt zum Beispiel ganz, ganz aktuell. Es wird super viel stattdessen Fairtrade gekauft. Und dann ist es auf einmal sozusagen okay. Und das Problem ist, wenn diese ganzen, wenn der Kapitalismus immer eine Antwort hat darauf, was wir an ihm kritisieren, oder sowas wie zum Beispiel, oh, der Arbeiter ist total entfremdet von seiner Arbeit, das hat ja Marx schon gesagt, das sieht man auch ganz schön in diesem Charlie Chaplin-Film, ne? Der sitzt am Fließband und hat überhaupt keinen Plan mehr und dann sagt man, ah, wir machen so ein Unternehmen wie Google und die Leute spielen Ping-Pong und es ist alles kreativ und super cool und super witzig und dann genießen die Leute das auch und machen gerne ihre Arbeit und dieses ganze Steve Jobs, do what you love. Also das Problem ist, was wir hier kritisieren, das ist auf so einem, also dafür hat der Kapitalismus schon längst super tolle Antworten gefunden. So, ja. Der Punkt ist, wir erinnern uns, wir hatten das historische Beispiel Ende der 20er Jahre, Weltwirtschaftskrise des Kapitals. Kam da die klassenlose Gesellschaft bei raus? Nein. Ganz im Gegenteil sogar, da kam sogar der Faschismus in Deutschland bei raus. Italien, Spanien, Portugal. So. Also nur weil sich der Kapitalismus in einer Krise befindet, heißt es noch lange nicht, dass jetzt auf einmal verpuffen wird und da dann eben eine neue, freie, emanzipierte Gesellschaft bei rauskommen wird. Das ist nicht der Fall, weil der Kapitalismus ist lernfähig. Weil der Kapitalist versucht, aus der Scheiße rauszukommen. Und der Witz an der ganzen Geschichte ist halt gerade, dass die Kapitalisten im 19. Jahrhundert, die haben Karl Marx gelesen. Die haben sein fucking Buch gelesen, weil der quasi erklärt hat, du musst eigentlich das und das machen, damit du relativ erfolgreich bist, langfristig. Also so blöd sich das jetzt, so blöd das jetzt klingt. Ja? Weil Marx macht ja im Grunde nichts anderes, als zu erklären, wie der Kapitalismus funktioniert im Allgemeinen und warum er irgendwann zur Krise führt. Nichts anderes macht er. So. Also, wenn der Kapitalismus in der Krise ist, ne, wenn er sozusagen im Todeskampf ist, wie Leo Trotzki das bezeichnet hat, dann brauchst du im Grunde genommen eine Organisation, idealerweise von Arbeitern, weil 99% der Gesellschaft sind heutzutage Arbeiter, also eine Arbeiterorganisation, dazu zählen auch Gewerkschaften, die einen revolutionären Standpunkt einnehmen. Weil der Kapitalismus wird sich nicht selber irgendwie abschaffen, sondern du musst ihm organisiert den Todesstoß verpassen. Es muss eine Revolution geben, eine gesellschaftliche, eine soziale Revolution. Dafür müssen die Arbeiter das aber auch wollen. Und genau. Solange sie ihre genau. Einkommen haben. Korrekt. Also ich sehe da halt nicht so richtig. Korrekt. Das Ding ist, Syrien. Syrien ist per Definition ein kapitalistisches Land. Vor 10 Jahren hätte in Syrien niemand eine Revolution geglaubt. 2011 kam die Revolution. Ist in einem Bürgerkrieg geendet. Mit einem schlimmen Blutbad. Und die einzigen, die da gestärkt bei rausgekommen sind, sind irgendwelche reaktionären Islamisten. Aber die Frage ist, warum konnte das passieren? Und der Grund ist, weil es keine revolutionäre Organisation gab, die Massen angeführt hat. So, bei Russland 1917 war auch eine Revolution und die war erfolgreich. Weil die Bolschewiki eine revolutionär-marxistische Massenorganisation geworden sind. Die dann in den 20er Jahren auch wieder degeneriert sind, aus bestimmten Gründen. Aber das war erfolgreich. Und deswegen braucht man eine revolutionär-marxistische Organisierung, die quasi, und das ist jetzt auch das, was du ja kritisierst, dass sozusagen die Massen nicht das Bewusstsein haben, weil wenn jetzt die 50.000 Arbeiter bei VW streiten, dann tun die das ja nicht mit einer antikapitalistischen Perspektive, nach dem Motto, hey, wir wollen Kommunismus. Sondern dann sagen die, ja, wir wollen halt erstmal mehr Lohn haben. So, das ist ja jetzt keine antikapitalistische Perspektive. Es geht aber darum, dieses Bewusstsein den Leuten zu vermitteln und ihnen zu sagen, dass man sich revolutionär organisieren muss und was getan werden muss, um den Kapitalismus zu durchbrechen. Und ein weiterer Schritt. Wenn der Kapitalismus heutzutage weltweit agiert, weil nicht nur Deutschland ist ein kapitalistisches Land, sondern auch China, die USA, der südamerikanische Kontinent, eigentlich die ganze Welt ist kapitalistisch, dann bringt es halt auch nichts, in Deutschland sozusagen eine nicht-kapitalistische Insel zu entwerfen, weil ja ganz viel Produktion ja auch aus dem Ausland kommt. Ich wette damit, dass dieses Hemd, was ich anhabe, irgendwie aus Indonesien kommt oder sonst wo, ja, weiß ich nicht. Oder dieses Handy, das wird nicht in Deutschland produziert. Und deswegen ist es halt auch Quatsch, diese Vorstellung vom Sozialismus in einem Land, weil das geht halt nicht. So. Und deswegen brauchst du also nicht nur eine revolutionäre Organisation, sondern du brauchst vor allen Dingen auch eine internationale revolutionäre Organisation. Die, ich denke mir halt, dass maximal vielleicht irgendwelche Reformen gibt, irgendwie Und ich meine, eine Revolution, so was du meinst, ich meine, keine Ahnung, wie viel friedliche Revolution in der Hinsicht wären, wer denn dabei? Mhm. Die meisten Leute können ja noch nicht mal auf ihr Smartphone verzichten oder so. Ich meine, das hat sicher mit einigen, ich meine, keine Ahnung, dann den Lebensstandard zu halten währenddessen und so zu tun, als ändert sich trotzdem nichts, das geht dann nicht. Dann, das wäre dann schon eine echte, auch ein Einschnitt in, dann würde sich an so einem Tagesablauf einiges ändern wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass das alles so weiterlaufen kann und du kannst trotzdem in einer... Also ich meine einfach vom Lebensstandard. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sich niemand darüber klar ist, wenn man von einer Revolution spricht, dass man damit opfern, auch so persönlichen halt, auch selbst wenn man nicht mehr den gleichen Lebensstandard halten kann. Das scheint, ich weiß nicht, ob da alle so... Und von daher denke ich mir, weil der meist auch gerade in Deutschland bei den meisten Leuten das wahrscheinlich der Fall ist, dass maximal dann irgendwelche Reformen gibt und dass der Kapitalismus eh alles assimiliert. Also von daher hast du ja schon ein bisschen recht. Also das jetzt direkt dazu? Nee, hast du nicht. Das habe ich gesagt, aber ich, also es ist nicht, kommt nicht von mir. Nee, das kam nicht von mir. Du hast schon gesagt, dass der Kapitalismus schon alles eine Antwort schon hat. Genau, also es ist halt so, ja. Genau. Es ist halt zu stabil. Also ich glaube. Also der stabil, einzige, stabil ist er ja nicht. Weil wenn er stabil wäre, dann würde er keine Krisen haben. Er ist insofern, was sein Bestand angeht, ist er stabil. Er besteht einfach immer weiterhin, trotz der Krisen. Sagen wir mal so, das Ding ist, wir hier in diesem Raum, wir leben im Kapitalismus, wir sind damit groß geworden. Es ist für uns eine völlig logische Sache, dass, wenn ich eine Ware kaufe, ein Handy, dann brauche ich dafür Geld. So. Und wann kaufe ich das Handy? Ganz einfach, weil ich es haben will. So. Es ist halt das, also um halt darauf einzugehen, dass dieser Kapitalismus sozusagen etwas als etwas Natürliches wahrgenommen wird, was sozusagen unumstößlich ist, was halt einfach definitiv ist. Das kommt halt daher, Marx hat das bezeichnet als Fetischcharakter der Ware. Weil Fetischcharakter nicht in dem Sinne, dass die jetzt irgendwie sagen, oh, ich bin irgendwie geil darauf, immer mehr zu produzieren, zu konsumieren, boah geil, bis es mir zum Hals rauskommt, sondern Fetischcharakter deswegen, weil ich sozusagen der Ware Eigenschaften zuspreche, die sie nicht hat. Weil ich der Ware sozusagen allgöttliche Macht verleihe. Das ist genauso wie mit Gott. Weil Gott ist etwas, was ich mir vorstelle. Ich glaube an Gott. Also ich tue es nicht. Na, aber der gläubische Mensch, ne, der glaubt an Gott. Gott existiert also in seinem Kopf. Das heißt, Gott wird vom Menschen geschaffen, von mir, aber trotzdem steht Gott über mir, weil ich glaube, dass er der Übermenschliche ist, obwohl Gott von mir geschaffen wurde. Und genauso ist es mit der Ware auch. Alle Waren, die du hier siehst, also dieses Klavier, dieser Raum, der Tisch, der Computer, alles, was uns hier umgibt, ist eine Ware. Und das sind alles Dinge, die wir geschaffen haben. Mit Mehrwert. Und weil das so alltäglich ist, und weil das auch so völlig normal ist, weil es alltäglich ist, kommt es uns als natürlich vor. Ne? Und niemand behauptet, dass es super schwer ist, den Leuten das klar zu machen. Also diese Bewusstseinsbildung. Ne? Das ist halt echt... Und ich meine, gerade Deutschland ist ja auch das Land, das ja in den letzten 7-8 Jahren ja vergleichsweise sehr gut durch die Krise gekommen ist. Ne? Dadurch, dass der deutsche Kapitalismus ja auch so stark und so gut entwickelt ist. Na? Also, wenn man die Leute davon überzeugen will, dass, dass sie aufstehen sollen, sich wehren, eine Revolution igniten, was auch immer, ja? Dann muss man sie davon überzeugen, dass, also das ist diese Aufklärungsarbeit, die wir versuchen als, oder wir, keine Ahnung, die Marxisten versuchen, dass mit dem Kapitalismus etwas nicht stimmt. dafür braucht man schon meiner Meinung nach das, was der Kapitalismus am allermeisten kritisiert, und zwar eine Ideologie. Weil an sich geht es mir schlechter, wenn ich anfange zu rebellieren. Wenn ich versuche, die Produktionsmittel zu beschlagnahmen, wenn ich streike, wenn ich aufhöre, für meinen Lohn zu arbeiten, wenn ich versuche, diese Revolution zu starten, dann geht es mir am Anfang, das hat man ja gesehen, überall, wo es passiert ist, es ist am Anfang erstmal scheiße für mich. So, ne? Ich habe die Sicherheit nicht mehr. Also es gibt ja Opfer, die ich dafür bringen muss, richtig? Nicht oder zwangsläufig, aber in den meisten Fällen ja. Wie will ich das machen, ohne Opfer zu vollbringen in einem System, was komplett kapitalistisch ist? Mhm. Also erstmal die Frage mit Sicherheit. Ich glaube, du meinst damit jetzt den Einsatz von Gewalt. Nee, ich glaube, sie oder? Meint einfach den Einsatz von, was ich Lebensstandard genannt habe. Genau, okay. Also ich kann dann... Mhm. Also ich meine, dadurch, dass ich für Lohn arbeite, kann ich mir... Mein Handy leisten also, und... Nehmen wir mal Beispiel Russland. 1917. Was war 1917? Geschichtsunterricht. Was war von 1914 bis 1918? Weltkrieg. Verrat der Sozialdemokratie. Hey. So. Weltkrieg. So. Und in Russland hat der Zar alle möglichen Leute in den Krieg geschickt. So. Und das haben die 3 Jahre lang mitgemacht und dann hatten die keinen Bock mehr, weil Krieg scheiße ist. Weil es hier scheiße geht. Und im Krieg ist es halt auch so, im russischen Agrarland, ne, dann wird auch der Acker dabei zerstört. So, das heißt, die Leute sind nicht einfach nur gestorben, weil sie eine Kugel in den Kopf gekriegt haben, sondern weil sie auch nichts mehr zu essen hatten. So. Und das ging bis 1917 und im Februar wurde dann sozusagen der Zar gestürzt und dann gab es eine Übergangsregierung. Ne, aus so bürgerlichen Parteien, also Sozialdemokraten und so weiter. Die Bolschewiki haben dann noch nicht gesagt, jetzt müssen wir aber hier die Revolution ausrufen, weil das wäre Unsinn gewesen, weil da genau der Punkt war, den du angesprochen hast. Das Bewusstsein der Menschen ist halt nicht da. Ne, wenn ich mich jetzt irgendwie auf den Marktplatz stelle mit einem Schild Weltrevolution, da werden mich die Leute auslachen. So, ne? So. Die bürgerliche Übergangsregierung hat gesagt, okay, wir sorgen jetzt dafür, dass ihr Essen bekommt und so weiter und so fort. Also, dass eure Situation besser wird. Damit eine Revolution Sinn macht, muss der Lebensstandard der Bevölkerung angehoben werden. Weil sonst ist es keine Revolution. Es macht ja keinen Unsinn, wenn ich einen Gesellschaftsstatus anstrebe, wo hinterher für die Mehrheit der Bevölkerung etwas Schlechteres rauskommt, was vorher natürlich der Fall war. Natürlich wird es für die Mehrheit wird es schlechter. Wieso? Natürlich, also ich, also, dann also ich müsste bereit sein, planwirtschaftlich, also ich meine, mir geht es jetzt wie der Mehrheit der Menschen in Deutschland eigentlich ganz gut im Sinne des kapitalistischen Systems gut. Mhm. Und wenn ich will, dass es Kommunismus gibt und Planwirtschaft, muss ich darauf klarkommen, dass ich am Tag nur noch meine 2 Kaffee beim Kaffee bekomme und nicht wie jetzt mich da 5 Stunden lang hinsetzen kann und ein Chai Latte nach dem nächsten trinken. Das ist faktisch nicht richtig, weil die Sowjetunion 1917 ein absolut rückständiges Agrarland war, das in vielen Teilen sogar noch in der Steinzeit gelebt hat und 50 Jahre später die zweite Supermacht war. Also das in der Sowjetunion, wir erinnern uns an das Beispiel mit dem Trabi, ne, mit DDR. Ich packe das jetzt mal in einen Haufen. DDR, Sowjetunion, alles dasselbe. So, ne? Weil das halt irgendwie alles dieselbe bürokratische Kaste hatte, die da das Sagen hatten. So. Wenn du halt die Planwirtschaft nicht gut organisierst, dann kommst du dahin, dass du eben nicht unbegrenzt viel Kaffee trinken kannst, wie du willst, sondern dass dann halt gesagt wird, ja, wir haben jetzt irgendwie eine Volkswirtschaft mit, was weiß ich, irgendwie 20 Millionen Einwohner, ich weiß nicht, wie viele Einwohner hat die DDR, 20 Millionen vielleicht, und wir haben jetzt so und so viel Kaffee, und wenn jeder Kaffee trinken will, dann ist das normale mathematische Logik, dann musst du das anteilsmäßig aufteilen. Mhm. So. Darf ich ganz kurz, ich glaube, ihr seid auch ein bisschen an einem anderen Punkt, weil du bist ja gerade an dem Punkt, wir starten jetzt eine Revolution und du bist ja, bei dir läuft das ja alles schon. Und das ist der Unterschied. Worauf du, glaube ich, hinaus willst, ist, dass wenn wir jetzt sagen, wollen wir starten jetzt eine Revolution, ist ja der erste Schritt, wir steigen für uns persönlich aus dem Kapitalismus aus. Und das bedeutet ja erstmal, ich gehe nicht arbeiten, ich habe kein Geld, wie kriege ich jetzt meinen Kaffee, wenn ich hier jetzt irgendwie nicht irgendwie Teil dieses Systems bin. Und du bist ja schon, oder? Okay. Nee, wir sind am selben Punkt. Okay, dann habe ich Was ich meine ist, ich habe das alles schon gemacht. Und also was ist meine Intention, also was motiviert mich dazu, also was würde mich dazu motivieren, das zu tun? Wenn ich wüsste, mir geht es hinterher, also ich kann immer noch 5 Kaffee am Tag trinken, dann würde ich auch das Risiko eingehen. Ja. Der Grund, weshalb die Leute nicht sich wehren gegenüber dem System, ist, weil sie nicht glauben daran, und es ist nun mal, also ja, ist nun mal ein Glaube, dass Kommunismus besser ist als Kapitalismus. Also es melden sich jetzt mehrere Leute. Ich glaube, zuerst warst jetzt du, dann Christian. Ich muss nicht unbedingt. Ja, eventuell. Kommt davon, was die anderen sagen. Und dann du. Ja, also Planwirtschaft muss jetzt auch nichts Statisches sein, weil für jeden nur 5 Kaffee. Eine Planwirtschaft kann auch wirklich dynamisch organisiert sein. Du hast auch die Möglichkeit, mit Computer zum Beispiel auch Sachen zum Beispiel einen simplen Lagerbestand zu überwachen. Und du zum Beispiel siehst halt, das ist ein einfaches kybernetisches Prinzip, du siehst halt, dass in einem Lager, zum Beispiel jetzt in Gießen, der Toilettenpapier zu Neige geht, weil mehr verbraucht wird. Da kann das Computersystem auch eben weitergeben, dass es ein Defizit gibt und produziert werden soll. Solche Sachen gab es zum Beispiel in Salvador Allende zum Beispiel, der war gestürzt wurde. Das ist jetzt nichts Statisches, was du dir vorstellen kannst. Also das kann auch ein Trabi oder ein Auto kann auch wirklich auch schon zeitnah nachproduziert werden, wenn man auch das direkt mitbekommt. In der DDR oder in der Sowjetunion halt war es halt eben total statisch. Hast du es ausgerechnet und das war's. So, da war erst eine dynamische Anpassung nicht so leicht möglich. Wenn da jetzt auch ein Auto nötig war, dann hast du halt ewig lang gewartet. Bis halt eben die nächste Periode kam. So, du hast ja gerade nach der Motivation gefragt. Also die Krise beschäftigt sich ja immer weiter. Den Menschen wird es ja tendenziell schlechter gehen. Wenn du guckst, was in Spanien oder vor allem in Griechenland passiert ist, in Griechenland ist die Sozialdemokratische Partei, die ist komplett, die ist komplett zugrunde gegangen. Die gammelt jetzt bei 5% und aus dem Nichts innerhalb von wenigen Jahren ist hier so eine linkssozialdemokratische Partei, so Syriza, die haben halt innerhalb von wenigen Jahren sind an die Regierung gekommen. Und es gab Massenproteste und so weiter. Den Menschen wird es tendenziell in der Krise immer schlechter gehen. Und ich merke es auch in der Linksjugendsolid zum Beispiel, es treten auch immer mehr vermehrt Jugendliche in die Linksjugendsolid ein. Die Leute radikalisieren sich so lange, weil sie merken, oha, uns geht es tendenziell immer schlechter, wir brauchen irgendeinen Ausweg. Die Leute suchen schon immer mehr nach Alternativen. Natürlich sind jetzt noch nicht hier die Massen auf den Straßen, wie jetzt in Frankreich hier die 250.000, aber es wird tendenziell immer schlechter gehen. Das wird doch die Motivation immer größer, nach einer Alternative zu suchen. Und außerdem, hier im Kapitalismus, also es wird ja einfach für Maximalprofit produziert, jetzt nicht irgendwie, irgendwelche Bedürfnisse zu decken. Und dann führt es halt zu so Sachen wie das Autos hin und her fahren, obwohl es gar keinen Sinn macht, dass Fabriken leer stehen, weil der Besitzer irgendwie gerade keinen Profit damit machen kann, oder dass Wohnungen leer stehen. Also zum Beispiel allein in Deutschland stehen irgendwie 1,7 Millionen Wohnungen leer. Also es ist einfach krass ineffizient. Und wenn wir dann eine Revolution hätten, könnte es sogar sein, dass man noch mehr Kaffee trinken kann, also jetzt Kaffee so als Genussmittel, was auch immer. Weil einfach das Ganze, was wegen der Ineffizienz des Kapitalismus, wie zum Beispiel leerstehende Buden, kann dann halt von der Gemeinschaft genutzt werden. Und außerdem, wenn wir mal so eine ganz stumpfe Revolution machen würden, einfach alles gleich verteilen würden in Deutschland, da hätte jeder so 180.000 Euro. Und die Mehrheit der Menschen, also es wäre nicht keine Revolution, weil natürlich es gibt noch Geld und alles und die alten Verhältnisse sind noch da, aber wirklich ein sehr großer Teil der Menschen hätte deutlich mehr Geld, als sie jetzt besitzen. Also die können dann noch viel mehr Kaffee trinken, als sie jetzt können. Also man kann... Oder willst du es? Also mir fällt noch ein anderes historisches Beispiel an, und da dürft ihr jetzt nicht erschrecken, Nordkorea. Ja, also ich verteile jetzt nicht Nordkorea. Ne? Aber nur um jetzt auf diese Sache mit dem Lebensstandard einzugehen. Nordkorea wurde ja in den 50ern, gab es ja Bürgerkrieg, ne? Und dann kam dabei Nord- und Südkorea raus. So, Südkorea war der Buddy von den USA, war kapitalistisch, Ne? Und Nordkorea war sozusagen planwirtschaftlich organisiert. Zwar auch mit einer stalinistischen Diktatur, aber Planwirtschaft. Und wir diskutieren ja jetzt über Planwirtschaft. So, ne? Und da war es tatsächlich so, dass in den 70ern Nordkorea sehr viel weiter technologisiert war als der Süden. Weil halt, wenn du eine Ökonomie volkswirtschaftlich organisierst und dann sozusagen genau weißt, was musst du machen in deinem Land, um dein Land als solches sozusagen, deine Gemeinschaft als solche voranzubringen, dann kannst du ja viel effizienter planen. Als wenn jetzt jeder einzelne Betrieb, so wie man das in Südkorea getan hat, quasi für sich jetzt versucht, nicht den Bedarf zu decken, sondern einfach nur für sich selber Kapital zu akkumulieren. Das liegt daran, dass die Nordkorea auch alle dran glauben, dass ihr Land das beste und das beste System hat und alles das, wo wir, und ich weiß nicht, ob das in dem Fall eine gute Sache ist. Genau. Aber, also durch diese aber ich meine, wenn man irgendwie, waren wir mal an dem Punkt, wenn man diese Überzeugung hätte, könnte man auch zum Beispiel mit, was ich, eine Revolution machen unter Umständen. Das wäre möglich, wenn man so eine Überzeugung hätte wie die alle. Genau. Aber das hat ja was Religiöses. Also wie gesagt, ich verteile jetzt nicht Nordkorea, ne, weil das ist eine stalinistische Diktatur. Ich will da nicht leben. So, ne? Nicht? Nee. Und man muss halt auch sagen, dass ja auch die Produktion in Nordkorea, die ist ja auch wieder ein Bach untergegangen, weil in den 70ern ging es den Leuten richtig gut, weil da gab es auch noch China, das genauso organisiert war und so weiter. Ne? Da gab es so ein bisschen sozialistische Bruderschaftsökonomie sozusagen. Dann hat China aber irgendwann in den 70ern gesagt, nö, eigentlich finden wir Kapitalakkumulation auch ganz geil so. Und dann ist Nordkorea quasi ein Bach untergegangen, weil so ein kleines Land kann sich nicht selbst ernähren. Und es führt halt dazu, dass die Leute heute in Nordkorea nichts mehr zu fressen haben. Und da kann man dann durchaus wieder den Bogen schlagen. Ja, was hat das jetzt halt gebracht, in den 50ern eine Revolution in Nordkorea zu machen, wenn 70 Jahre später die Leute nichts mehr zu essen haben? Und das zeigt halt, dass eine sozialistische Planwirtschaft, die darfst du halt nicht auf den Nationalstaat beschränken, weil in Deutschland kein Kaffee wächst, sondern du musst die halt international ausdehnen. Ja, was auch. So, ne? So, also niemand sagt, dass das jetzt eine einfache Sache wäre. Das will ich überhaupt nicht behaupten. Aber halt, wenn du den Kapitalismus stürzen willst, dann musst du eine internationale Revolution haben. Und die kommt auch nicht in einem... Ich brauche halt bessere Argumente, um andere Leute zu überzeugen. Ja, gut, also ich meine... Also für mich war es, also keine Ahnung, das meinte ich gerade mit dieser Ideologie. Die Leute müssen dran glauben, dass es einfach fair ist, dass ich vielleicht ein bisschen weniger... oder dass ich langsamer an mein iPhone drankomme, weil keine Kind und teurer oder keine, ich weiß es nicht. Aber ich muss davon überzeugt sein, dass das okay ist, wenn mein Lebensstandard sinkt, weil dafür global es einfach fairer ist und mein Glück, mein Wohlstand nicht auf dem Rücken der irgendwelcher ausgebeuteten armen Menschen. Also das meine ich mit dieser, es muss doch, also ich weiß nicht, wie man sie einfach wirtschaftlich überzeugen will davon. Ich würde erstmal dich dran nehmen, weil du hast nichts gesagt. Ja, also dazu, ich würde halt sagen, dass der Lebensstandard nicht sinkt. Also in den meisten Fällen steigt er halt eher. Also besonders halt im Beruf, wie wir auch gesagt haben, geht es halt nicht mehr darum, dem Arbeitnehmer Geld zu machen. Im Grunde für alle. Also für, keine Ahnung, für die paar Arbeitgeber, die da irgendwie dann schlechter dastehen und sich weniger leisten können, aber so für die breiten Massen wird der Lebensstandard dann einfach dadurch besser werden. Nee, wenn du dir global die komplette Welt anguckst und wie viel Wohlstand ich habe, ich hier, und wie viel Wohlstand es durchschnittlich auf der kompletten Welt gibt, glaube ich nicht, dass wenn wir alles fair verteilen, ich genauso viele Vorteile habe wie jetzt. Wir sind super privilegiert hier. Naja, ich weiß, bin mir da gar nicht so sicher. Okay. Also, erstmal du, dann Christian und dann ich. Es geht ja nicht um eine einfach eine Umverteilung halt von irgendwie ja was vom festes Kapital, das was dann auf alle umverteilt und irgendwie alle auf ein gleiches Niveau bringt. Ich meine halt auch. Bei einer Revolution, wo Enteignet wird, wo Privateigentum enteignet wird, bleibt das Potenzial ja da, um eben immer noch Waren zu produzieren. Das sind Waren, werden ja nicht weniger, die iPhones, sondern sie werden ja auch nicht weniger. Du hast immer noch die Maschinen, du hast die Produktionsmittel, um alles immer noch zu produzieren. Das wird gar nicht weniger. Das heißt, der Standard, der hat die Möglichkeit, auch eben zu bleiben. Und es erschließt sich mir gar nicht, also weshalb das jetzt irgendwie was sinken sollte, weil eigentlich genau im Gegenteil. Ja, das frage ich auch gerade, warum soll denn unser Lebensstandard sinken, wenn wir eine globale Planwirtschaft haben? Das, warum sollten wir dann plötzlich hier weniger haben als wollen? Das natürlich würde man die unentwickelten Länder natürlich dann auch aufbauen. Und warum soll das jetzt zwangsläufig passieren? Warum sollte dann deswegen hier Sachen weggenommen werden? Das erschließt sich mir auch nicht so ganz. Wir haben zum Beispiel die globale Landwirtschaft, die ist jetzt schon in der Lage, das Doppelte an der Weltbevölkerung zu ernähren. Die wäre jetzt schon dazu in der Lage, kann sie aber nicht, weil wir eine Marktwirtschaft haben. Aber in der Planwirtschaft könnte man das wirklich innerhalb von wenigen Wochen könnte man das lösen, dass jeder Mensch auf der Welt schon mal was zu fressen hat. Jetzt schon, ohne dass wir mehr Sachen machen müssten. Ne? Wir müssten nicht auf Teile des Lebensstandards verzichten, um woanders den Lebensstandard anzuheben. Eigentlich ganz im Gegenteil, sogar, wir könnten sogar auch unseren eigenen Lebensstandard sogar anheben. Genau. Also zwei Sachen. Es gibt halt einmal die nationale Ebene und es gibt einmal die internationale Ebene. So, national haben wir halt gesagt, in Deutschland wird kein Kaffee angebaut. Das heißt, wenn wir jetzt hier in Deutschland eine proletarische Revolution machen, dann wird der kapitalistische Kaffeeanbauer in, was weiß ich, in Südamerika sagen, oh nee, ich will aber nicht, dass die Revolution irgendwie überschwappt, also boykottieren wir jetzt das sozialistische Deutschland sozusagen. Das ist ja das ist ein Mittel des Kapitalisten haben. So. Weil die ja frei sind, jetzt irgendwie ihren Kaffee hinzuschicken, wohin sie wollen. So. Ne? Das ist halt das Ding. Also, ich glaube, du warst es, du hattest es ja schon durchgerechnet. Also, wenn du sozusagen allen materiellen Reichtum in Deutschland anteilsmäßig auf die Leute verteilen würdest, dann hätte niemand hier in diesem Raum noch irgendwie finanzielle Sorgen. So. Aber, wie gesagt, den materiellen Reichtum, den wir ja in Deutschland haben, der wird ja nicht in Deutschland produziert, sondern zum größten Teil ja im Ausland. Also dieser Laptop kommt bestimmt nicht aus Deutschland. Oder meine Kleidung oder was auch immer. So. Aber auch im internationalen Maßstab kann man, also der Kapitalismus zeichnet sich ja auch dadurch aus, man darf das halt nicht moralisch sehen. Der Kapitalismus hat ja sehr wohl dazu beigetragen, dass überhaupt so Sachen wie Wolkenkratzer, Flugzeuge, wie auch immer ja auch erst entstehen konnten. So. Ne? Weil im 19. Jahrhundert durch diese Ausbeutung, diese barbarische Ausbeutung, moralisch gesehen ist das scheiße. Aber technologisch gesehen hat es auch ein enormes Potenzial freigesetzt. So, ne? Und der Kapitalismus ist auch die notwendige Vorstufe der klassenlosen Gesellschaft. Du kannst nicht vom Feudalismus, ja, der zum Beispiel in entlegenen Regionen von Saudi-Arabien noch existiert oder in anderen Ländern, kannst du nicht einfach sagen, ja, wir machen jetzt mal hier eben den Kommunismus, weil Kommunismus bedeutet halt, dass der Widerspruch gelöst ist. Ja, aber wenn halt die materiellen Verhältnisse nicht da sind, wenn das halt eintritt, dass du einfach nicht die materiellen Möglichkeiten hast, deine Existenzbedürfnisse zu befriedigen, dann macht es halt auch keinen Sinn, über die klassenlose Gesellschaft zu diskutieren, weil die Klassengesellschaft nämlich genau daraus erwächst, dass ja eben nicht alle Leute das haben, was sie wollen. Ne? So, also das ist halt das Ding. Also man darf sich halt nicht die Illusion machen, dass sozusagen man jetzt von einem auf den anderen Schlag jetzt irgendwie die klassenlose Gesellschaft errichtet, wo irgendwie alles super, super tolle Sahnetorte ist, ja? Sondern auch in der nächsten Gesellschaftsstufe, also Kapitalismus, Sozialismus, Kommunismus, auch im Sozialismus gibt es noch Widersprüche. Und auch im Sozialismus ist es halt so, dass es da noch Einkommensunterschiede gibt. Ne? Aber objektiv ist Sozialismus ein Fortschritt gegenüber dem Kapitalismus. Und objektiv ist der Kapitalismus ein Fortschritt gegenüber der Feudalgesellschaft. Weil es ist halt besser, wenn du sozusagen formal freier Lohnarbeiter bist, mit Freizeit und so weiter, das ist besser, als wenn du Sklave bist. Ja, und das Ding ist halt, es gibt halt einen Punkt, in dem etwas, was neuartig ist, eine neue Gesellschaftsformation, sehr fortschrittlich ist. So. Aber es gibt eben auch einen Punkt, wo das ursprünglich Fortschrittliche anfängt, reaktionär zu werden. Ja? Also Kapitalismus im 19. Jahrhundert war ein enormer technologischer Fortschritt gegenüber dem Feudalismus. Aber heutzutage, im Jahr 2016, würde niemand mehr sagen, ja, Kapitalismus, das ist immer noch das fortschrittliche Ding. So. Ja? Weil halt der Mensch sich nicht mehr frei entwickeln kann. Weil der Mensch was Neues haben will. Der Mensch will ja immer mehr haben. Da würde ich dir sogar recht geben. So, aber du kannst halt im Kapitalismus nicht immer alles haben. Das ergibt sich einfach nicht. Weil du einen Mehrwert hast, der abgezwackt wirst. Weil du immer für jemand anderes mitarbeitest. Weil du immer auch dafür mitarbeitest, Kapital zu akkumulieren und nicht das Bedürfnis zu befriedigen. Ja? Und halt nochmal, also niemand streitet ab, dass jetzt irgendwie die Überwindung des Kapitalismus, dass das irgendwie so eine einfache und logische Sache wäre und dass die Revolution irgendwie einfach wäre und ohne Widersprüche abläuft. So. Weil der Punkt ist ja auch, ein Satz noch, der Punkt ist ja auch, alle Menschen wissen ja immer, was sie nicht mehr haben wollen, ne? Aber sie wissen nicht, was sie stattdessen haben wollen. Das war zum Beispiel das Problem in Syrien. So, alle wussten irgendwie, dass die keinen Bock mehr auf Assad hatten und die hatten keinen Bock mehr auf diese diktatorische Scheiße. Aber die wussten nicht, was denn jetzt eigentlich danach kommen soll, wenn Assad gestürzt werden würde. Wer soll das organisieren? Es gab ja keine revolutionäre Organisation. So, und das Gleiche war in Libyen genauso. Gaddafi. Es war auch ein Diktator, hat auch die Leute unterdrückt. So. Und da haben die Leute gesagt, ja, hier, scheiße, will ich nicht. Ja? Sie wussten aber nicht, weil es keine revolutionäre Organisation gab, was soll da jetzt stattdessen kommen. Und objektiv gesehen, das hat jetzt was mit Dialektik zu tun, Dialektik gab es ja schon im Workshop. Ja? Der Lebensstandard in Libyen und der Lebensstandard in Syrien waren vor 10 Jahren besser als heute. Dazwischen gab es eine Revolution, die in beiden Fällen in einem Bürgerkrieg geendet ist. So, die Frage ist es trotzdem richtig, in dem Moment, wo die Massen aufbegehren gegen ein System, das sie nicht mehr haben wollen, ist es richtig, das zu unterstützen, ja oder nein? Unabhängig davon, was hinterher bei rauskommt. Also wenn die Mehrheit der Bevölkerung etwas nicht mehr haben will. Ja, das kann ja schlechter werden, auch besser, aber man weiß ja nicht sowas. Die Frage, was halt hinterher bei rauskommt, hängt halt von der Organisation ab, vom subjektiven Faktor. Davon, welchen Bewusstseinsstand die Leute haben. Aber was willst du von der Mehrheit der Bevölkerung anderes erwarten, als eine Revolution anzuzetteln? Weil wir können ja nicht jetzt von jedem Menschen erwarten, dass er das Kapital durchliest. Ist ja Unsinn. Du wolltest noch was sagen? Ich zieh's zurück, ich hab's vergessen. Okay. War nicht so richtig. Wir können ja auch. Also ich würde sagen, du kannst... Du hast das Schlusswort. Ich wollte eigentlich ein ganz neues Fass aufmachen. Also ich würde euch folgenden Vorschlag machen. Das war jetzt eine dreiteilige Bildungsreihe und ich sehe halt, dass die Diskussion nicht abgeschlossen ist. Und die Diskussion entzündet sich ja jetzt an der Frage, Revolution, ist das möglich? Ja, Revolution, ja oder nein, ist das möglich? Und wenn ja, wie muss die ablaufen? Blablabla. Dass wir halt irgendwie in den nächsten 1, 2, 3 Wochen oder wie auch immer, dass wir dann noch mal so eine Veranstaltung hier machen mit dem Thema Revolution. Das wäre geil. Cool, dankeschön. Machen wir so, ne? Ja. Hast du gesagt hier direkt? Ja, wir müssen es jetzt nicht hier machen. Wir können es auch woanders machen. Wir können es gerne hier machen. Dann müssen wir es mal halt nur. Ich müsste halt gucken, ob da überhaupt der Termin frei ist und so Sachen. Das wäre jetzt nicht so. Gut, komm da am Montag wieder vorbei. Ja, cool. Und dann. Ja. Also wenn das hier wieder klappt, super, also weil ich verlasse immer ungern ein Publikum, also, wenn hinterher noch Fragezeichen offen sind, dann komme ich lieber wieder. Okay. Gut, also ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten nochmal der Hinweis, also zu Kapitalismus gibt es diese Broschüre. Da gibt es auch nochmal so ein ähnliches Rechenbeispiel. Könnt ihr dafür 3 Euro erwerben, wer das will. Und jo.